ist halt zu viel Technik. Zu viel Technik, alles hier. Und da geht natürlich immer was schief. Und darum soll es heute auch gehen. Also, erstmal guten Abend und herzlich willkommen hier im Wettbüro, wo wir zu Gast sein können. Zum einen, also Dank ans Wettbüro, Dank an Dave. Schön, dass es das Festival jetzt gibt. Das Festival, was versucht, wie ich in der Einladungsmail für alle Donnerstag-Newsletter-Abonnenten geschrieben habe, Dave, ein Festival, was versucht, die Dresdner Szene ein bisschen vielleicht zusammenzubringen, aber vielleicht auch eine größere Strahlkraft nach auswärts zu bekommen dadurch, dass man sich mal selber auch kennenlernt, dass man die ganzen Leute, die in Dresden sich um die elektronische Clubkultur irgendwie ein bisschen sorgen, dass die sich kennenlernen, sich mal gegenseitig auf die jeweils anderen Veranstaltungen sehen und so weiter. Und wir als Donnerstalk, wie wir es jetzt nennen, Donnerstag-Workshop-Gruppe, sind jetzt mal zu Gast hier im Wettbüro. Wir haben in ganz verschiedenen Orten in Dresden schon Veranstaltungen gemacht. Wir haben beim Rieser e.V. in der Motorenhalle zum Beispiel angefangen oder im Keller des Rieser e.V.s und sind eine Workshop-Gruppe, eine Veranstaltungsreihe, was auch immer. Wir sind vier Leute, die irgendwann mal angefangen haben, Veranstaltungen zu machen und Gäste, Freunde, Bekannte und selbst gebeten haben, ein bisschen das zu erklären, was wir machen im Feld der elektronischen Musik. Und ich glaube, wir fassen das halt eher so in der elektroakustischen Ecke auf. Also nicht nur die reine Computermusik oder die reine Gerätemusik, sondern wie ich jetzt gerade vor kurzem gelernt habe, elektroakustische Musik ist ja immer, beschreibt auch den Raum zwischen den Boxen und im Raum. Also jetzt kommt die Elektronik aus dem Lautsprecher und natürlich, jeder Raum hat eine Akustik und daher ist es irgendwo elektroakustische Musik. Das ist das große Themenfeld, was wir haben. Heute, ihr habt es gelesen, zu dem Thema mit der Schönheit des Fehlers. Also Schönheit ist sehr hochgegriffen, aber uns geht es ein bisschen darum, Schönheit ist sowieso relativ, es gibt kein, finde ich zumindest, es gibt kein Schönes und kein Schlechtes. Es geht halt ein bisschen darum, wie man Prozesse, die vielleicht unwillkürlich passieren oder die vielleicht unvorhersehbar sind, in das kreative Schaffen mit einzubeziehen. Und das natürlich runtergebrochen ein bisschen auf die elektronische Musik, wo wir natürlich das auch weiter im Auge haben wollen, wie zum Beispiel bildende Künstler, wie Maler, Bildhauer, Fotografen auch damit umgehen, dass Sachen in Anführungszeichen schiefgehen, absichtlich falsch gemacht werden, um dadurch besondere Sachen zu erreichen, halt eben auch das Unvorhersehbare. Und dafür haben wir heute Experten eingeladen, die auch zum Teil an uns herangetragen worden sind, zum Teil wir gefunden haben. Ich fange jetzt mal bei dir an. Der Tobias Herz-Halbauer, irgendwie vielleicht in Dresden bekannt, schon als Performer, auch im Theater zum viel, habe ich so im Kopf. Viel auf Bühnen, immer ein bisschen an der Schnittstelle Rock, gerne auch mit der Gitarre in der Hand, aber auch Loopstation, aber auch Rechner, viel multimedial, auch viel mit Videos und so weiter. Zum einen, willkommen. Dann, mir fallen jetzt die ganzen Namen aus dem Kopf, Moritz Simon Geist natürlich, genau, macht auch Musik, aber vielleicht ist das nur ein Teil des Ganzen, was du machst, sondern also mir visuell vor Augen ist natürlich dein Projekt, wo du kleine Geräte baust, die du über deinen Rechner ansteuerst und die dann parallel zu deinem Musikset arbeiten und spielen und Dinge machen, was ganz spannend ist. Und ich glaube, jeder, der mal mit Elektronik gebaut hat, weiß, wie schön und schnell oder wie einfach da was schiefgehen kann, dass es eben genau nie so funktioniert, wie man will, dass deine Lötstelle klemmt und keine Ahnung. Dann herzlich willkommen zu dir nochmal und dann dich, wo ich dich von Jörg genannt habe, Marco Ritter, der ein bisschen das aus der visuellen Ecke heute betrachten wird. Also er macht unter der Gruppe Intolight Visuals, aber kannst vielleicht noch im Detail dann noch später erzählen. Und auch da ist es zum Beispiel halt so ein Beispiel von, gerade wenn man mit Software arbeitet, gibt es immer die Möglichkeiten, dem Computer an manchen Stellen eine Entscheidung zu überlassen, dies oder jenes zu tun oder nicht zu tun, Werte höher oder niedriger zu machen, ohne dass man das jetzt selber per Hand alles eingibt. Und das werden wir mal sehen, wie sich das visuell darstellt. Wir haben jetzt gerade ein bisschen umbauen müssen, weil der Rechner nie am Beamer funktioniert hat. Jetzt haben wir erstmal ein schönes Blau, auch ganz schön. Ja, genau. Ich würde jetzt ein paar Sachen anspielen, die mir so eingefallen sind, was ich ganz spannend fand, Musikproduktionen aus dem Net-Audio-Bereich. Also ich beschäftige mich viel mit freier Musik, die im Netz unter Creative Commons Lizenzen veröffentlicht wird, also kostenlose freie Musik. Da sind mir ein paar Sachen aufgefallen, wo ich dachte, das passt ganz gut zu dem Abend. Ich spiele jetzt ein paar Sachen nur an, um dann vielleicht für euch auch eine Möglichkeit zu geben, dort da irgendwie eine Assoziation zu finden oder irgendwas zu sagen. Und wir werden, du hast ein bisschen was mitgebracht, du wirst ein bisschen was performen, das ist ganz schön. Du wirst noch ein Video zeigen und von dir werden wir auch noch eine kleine Einführung in die Möglichkeiten des Zufalls vielleicht sehen. Wenn der Zufall, wenn der Unfall, wenn alle wollen. Genau, das Ganze versuchen wir aufzuzeichnen für die Enkel. Sage ich jetzt mal so, wir haben jetzt noch keinen Zweck dafür. Wir haben, wenn es Fragen gibt, ist natürlich mal ein bisschen umständlich, wenn es im Publikum Fragen gibt, wir haben hier auch ein Saalmikrofon irgendwo. Das muss dann hochgezogen werden, rumgegeben werden und gesagt werden, also ein bisschen Geduld dabei. Wenn es jetzt nie zu hören ist, geht die Welt auch nie unter. Aber vielleicht machen wir da mal eine Radiosendung draus. Vielleicht können wir das jemandem schicken, der eben heute nie hier sein konnte. Genau. Also nochmal herzlich willkommen. Und jetzt gibt es noch ein bisschen, ich spiele jetzt ein bisschen Musik an, die mir so einfiel dazu. Oh Gott. Jetzt ist schon wieder aus. Kennt ihr das Video, wo der Sänger das Mikrofon in den Mund kriegt? Ja, ne? Ja. Das machen wir jetzt nicht. Genau, also was ihr vorhin schon gehört habt, ich spiele es nochmal an, das Stück. Das fand ich ganz, ganz spannend. Das könnte man jetzt in lustiges Instrumente-Raten machen. Das war ein Stück, das fing sehr, sehr ruhig und langsam an mit solchen Geräuschen. Und das ist von dem französisch-schweizerischen Label und das ist ein Künstler, der nennt sich Jonas Kocher. Und das ist alles mit dem Akkordeon gemacht. Und das finde ich ein ganz spannendes Stück, weil er im Wesentlichen bei dem Stück hier damit arbeitet mit dem ganzen Luftsystem des Akkordeons. Also jetzt nicht nur mit dem, wie man es eigentlich benutzt, einen Akkord zu spielen und der Anton hat die Begleitung. Das Stück fängt an wirklich nur mit diesen Blasegeräuschen des Geräts. Das finde ich, wenn man sich darauf einlässt, das Stück ist halt 35 Minuten lang, eine ganz spannende Sache. Und er spielt hier auch dieses ganze Frequenzband, finde ich, der Möglichkeiten des Instruments durch. Also wenn man jetzt, wie wir jetzt gerade so reinskippt, denkt man, wow, und das ist ein Akkordeon, das könnte auch elektronisch generiert sein. Und das ist dann, wo ich mir sage, das ist jetzt zwar keine elektronische Musik, aber irgendwie hat es für mich zumindest eine elektronische Ästhetik irgendwie. Jetzt können wir ein bisschen weiter reinhören. Ich mache jetzt mal das Schlimme und springe ein Stück weiter hinter. Ich weiß, das ist schlimm, aber wir machen hier einen Workshop. Wir arbeiten ja gerade. Ne? Jo, also finde ich es ganz spannend. Übrigens, wenn jemand das interessiert, was das hier ist, kann ich gerne dann noch einen Link mitgeben. Ist alles kostenlos im Netz zum Download, ganz legal zu kriegen. Was man natürlich auch, wenn man mit elektronischer Musik zu tun hat oder mit Studioproduktion, ist, dass man versucht, gerade wenn man mit Mikrofonierung arbeitet, so wenig möglich Rauschen und Nebengeräusche mit aufzunehmen. Da ist mir ein Stück aufgefallen, was halt, finde ich, sehr schön damit arbeitet, mit Field Recordings zum einen, also wirklich Naturaufnahmen. Und wenn man die ganze hochwertige Geräte hat, rauscht das immer ein bisschen. Und ich finde das bei dem Stück ganz, ganz schön eingebunden. Ich spiele mal an. Ja, also ganz klassisches Field-Recording-Motiv, Meeresrauschen und so weiter. Und das ist ein ganzes Album von den Künstlern oder von einem Künstler, Marsh in May. Das sind auch sehr schöne Jazz-Passagen dabei. Ich bringe auch hier jetzt mal mitten rein. Also es ist schon Ambient Jazz irgendwie. Finde ich sehr, sehr schön. Wir haben vorhin schon beim Soundchecken Anführungszeichen schon gemerkt, dass das Rauschen hört man hier drin gar nicht so schön. Also hier brummt und der Kühlschrank macht ein schönes Geräusch, aber das eigentliche Rauschen, worum es mir gerade geht, ist gar nicht so richtig zu hören. Aber apropos Rauschen, was natürlich vielen bekannt ist, irgendwie im, allerdings bin ich auch kein Musikwissenschaftler, der das erklären kann, gerade im Dub und Dub-Techno ist dieses Rauschen, dieses Grundrauschen und vielleicht sogar in so ein 50-Hertz-Brummen in der Musik ein ganz, ganz wichtiges Element. Da spiele ich mal was von Hieronymus. Es ist immer auch die Philosophie im Dub, die Frage, ist das jetzt Analograuschen, ist das Digitalrauschen? Wenn ich, und das ist vielleicht nochmal zur Erklärung für uns Donnerstag-Workshop-Gruppe 3 von die wir diese Gruppe machen, oder jetzt eigentlich mit dir, jetzt sind wir 5, es sind alle Leute, die selber auch Musik produzieren und auf die unterschiedlichste Art und Weise, aber meistens mit Laptop und so weiter. Ich frage mich dann halt auch immer, inwieweit darf ich jetzt ein blödes Plugin nehmen, was einfach nur rauscht. So, ich mache es einfach irgendwie, aber eigentlich ist das völlig Unsinn, dass man am Rechner Musik macht und ein Plugin benutzt, was einfach ein Rauschen erzeugt. Also am besten noch ein Plattenrauschen. Ist bekloppt, aber ich mache es trotzdem, weil ich will natürlich was erreichen damit irgendwie. Und gerade beim Dub oder bei vielen Sachen, wenn man Master oder wenn man auch mit der Dynamik eines Stücks arbeitet, macht dieses Rauschen natürlich auch noch ein Musikstück sehr dicht und bringt irgendeine Wärme rein. Und darum geht es mir. Ich bin jetzt kein Philosoph und sage mir, nee, ich mache jetzt Dub, das müsste analog sein. Ich mache halt einfach irgendwie ein Rauschen rein, wie ich es kriegen kann. Hier mal ein Beispiel, wie ein Künstler halt irgendwie in seine Musik auch ein Plattenrauschen mit reinbaut, um was auch immer zu erzeugen. Tanzmusik mit Rauschen von Vinyl. Es ist halt die Frage, ob er das gesampelt hat. Oder also es ist eine rein digitale Produktion, davon gehe ich aus. Und die ist jetzt nicht von Platte runter digitalisiert, sondern da hat jemand in seine digitale Produktion halt Rauschen mit reinmachen wollen oder knistern. Ich finde das immer auf jeden Fall ganz schön. Was ein anderer Parameter ist, es gibt ja ganz viele Parameter, an denen man da schrauben kann. Und vielleicht auch geht ja ein bisschen darum, dass man Sachen falsch macht. Jetzt auch mal ein Stück von Oskar Halbert, den ich sehr schätze. Ja, ich spiele es einfach mal an. Das jetzt nicht nur rauscht, sondern halt auch noch klirrt. finde ich ganz bezaubernd irgendwie. Das ist halt, das hat so eine Ästhetik wie vom Anrufbeantworter irgendwie. Ist, denke ich mal, eine ganz normale Bitratenreduzierung oder vielleicht ein ganz normales Plugin, was diesen Effekt erzeugt. Aber ich finde, auch wieder ein klassischer Fall von ganz viel falsch gemacht, versucht man zu vermeiden. Und finde aber, nur dadurch kriegt diese Musik, und das ist ein ganzes Album in der Richtung, teilweise auch mit Field Recordings, die vielleicht mit einem Kassettenrekorder irgendwie oder mit einem Spielzeugrekorder aufgenommen worden sind und dann aber nochmal wahrscheinlich absichtlich schlecht gemacht worden sind, schlecht in Anführungszeichen, was aber, finde ich, dadurch erst seinen schönen Reiz entwickelt. Also apropos Bitratenreduzierung, natürlich gibt es immer noch Leute, die Musik machen mit alten Geräten, auch ganz absichtlich, und das habe ich mir jetzt auch so ein bisschen überlegt. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit oder die Variation, sich bei aller Möglichkeit eines modernen Computers, mit dem man alles machen kann in Sachen Musik, gibt es immer noch Leute, die mit ganz alten Kisten Musik machen, und da die sind natürlich sehr eingeschränkt im Klang, und da spiele ich auch mal hier ein Stück, mal sehen, ob es jemand erkennt. Wenn der Künstler konsequent wäre, müsste auf der Bühne seinen Computer dann zerstören, auch reinspringen in den Computer, wie das Nirvana mit dem Schlagzeug gemacht hat und der Gitarre und so alles kaputt. Also das gibt's auch. Wir hatten vor einigen Monaten auch mal eine Donnerstagveranstaltung, wo wir einen Atari-Musiker zu Gast hatten, der immer noch mit einem Atari ST, der jetzt wahrscheinlich irgendwie 15, 20 Jahre alt ist, immer noch Musik macht auf 4 Spuren, ganz eingeschränkt. Und war eine sehr schöne Unterhaltung zusammen mit dem Jazz-Gitarristen. Und die haben sich dann halt über Performance, über Freiheit und Musik und so weiter unterhalten. Das war ein sehr schönes Thema. Was mir auch am Herzen liegt, weil ich oft, und vielleicht kennt das jeder, der Musik macht, irgendwie immer Freunde zu haben, die ihm sagen, wie man das eigentlich richtig machen muss, bin ich inzwischen sehr großer Freund vom völlig dilettantisch Arbeiten geworden. Also wirklich einfach, als wir als erstes vor allen Dingen machen. Und wenn es falsch ist, einfach nicht drauf hören, wenn jemand sagt, dass das falsch ist, sondern erstens machen, weil dieses, man muss das richtig machen, ist, finde ich, voll der Killer, irgendwas eben dann nicht zu machen. Und deswegen schätze ich solche Produktionen wie das hier. Sorry, I never got the chance. Bitte? Das sind Hena Girls, nennt sich die Band. Das ist ein Projekt. Vielleicht sind es Frauen, keine Ahnung. Sind bestimmt seriöse Musiker, lang ausgebildet, die sich entschieden haben, das zu machen. Zumindest denke ich das. Genau, jetzt noch vielleicht als gründenden Abschluss. Noch natürlich das Thema Sampling ist mir noch eingefallen zum Thema so richtig falsch machen. Natürlich sollte man auch bei der Musik aufpassen, dass man halt nie das Falsche samplet, auch um Probleme zu umgehen mit irgendwelchen Rechtsanwälten und so weiter. Ich glaube, der diese Musik macht, dem ist das ziemlich egal. She was just a walking down the street singing. You're ugly and your mama dresses you funny. Forever young. Do you really want to live forever? любое слово. Для меня оно не важно. Wenn ich mir einbilde, war der voriges Jahr sogar bei der Signet Art zu Gast, Codec. War jemand bei dem Codec, oder war das vor 2 Jahren? Ja, genau. Codec aus Litauen, glaube ich. Estland, Litauen, genau. Und deswegen glaube ich auch die, weiß es auch nicht. Ja, sehr sympathisch auf jeden Fall. Codec auf Labels, wo man Angst kriegt, wenn man die Webseite besucht, weil man, und ich bilde mir ein, ich habe mir da auch mal schon mal ein Virus eingefangen, aber... Sieht auch so aus, also nur GIF-Animation, alles wackelt und der Browser bleibt stehen, man weiß nicht, was ist, aber die Musik ist fantastisch, finde ich. Genau, so, ich hätte jetzt natürlich noch viel mehr, aber das war ein kleiner unterhaltsamer Einstieg in das Thema, was kann man alles falsch machen. Jetzt die Frage, hier wird immer noch viel falsch gemacht. Genau, also wir haben hier zwei Möglichkeiten, Videos abzuspielen und mal sehen, ob das noch was wird. Genau, jetzt würde ich dann langsam mal an die Gäste übergeben, irgendwie vielleicht mit den großen Fragen. Ich meine, ihr habt euch jetzt ja auch schon ein bisschen mit der Frage beschäftigt, wie ihr den Fehler, ich meine, das finde ich ja schon auch eine krasse Bewertung, das schon als Fehler zu bezeichnen. Also deswegen versuche ich, andere Worte zu finden. Irgendwie, ich sehe den Fehler mal irgendwie als Möglichkeit, um vielleicht auch ein interessanten Anschub in Sachen Kreativität ein Feld zu schaffen, zu sagen, wo da passiert was und ich reagiere drauf. Das ist halt wie freie Hand zeichnen und ich sehe das, was ich vielleicht gar nicht gesehen habe beim Zeichnen. Irgendwie vielleicht generell an euch beiden, die ihr gerade noch zur Verfügung steht, irgendwie, was fällt euch dazu ein oder was hat euch zu dem Abend Ja sagen lassen, hier zu erscheinen? Jo. Also ich fand, klar, also als ich die Einladung bekommen habe, also das Hinterfragen des Fehlers, also das Erste, was mir im Kopf rumging, war, dass man sich natürlich sofort fragen muss, was ein Fehler überhaupt ist oder wie man das definieren will, weil ein Fehler ja immer nur innerhalb eines Kontextes zu einem Fehler werden kann und immer aus einer Bewertung von jemand anderem oder so. Also das Erste, was mir eingefallen war, ist, dass... ich irgendwie als jugendlicher Mensch irgendwie immer so ein Problem damit hatte, wenn so Leute im Umfeld, also selbst Bekannte und Freunde, wie gesagt haben, ja, du musst das so und so machen, aber und dann, das ist dein Fehler, du müsstest das so und so machen. Und ich habe irgendwie angefangen, an der Stelle immer davon zu rennen, wenn mir das jemand sagt, weil das ist irgendwie total komisch, weil es ist ja irgendwie, der Fehler bei dir ist ja dann nur so, also du entsprichst dann nicht so der Erwartung, die jemand anderes an dich hat oder so. Und der andere Punkt, der mich sehr interessiert hat, ist also die Nähe des Fehlers zum Zufall. Oder also wie arbeite ich mit dem, was mir entgegenkommt? Wenn ich also irgendwie eine grobe Idee habe von irgendwas und zu gucken, was dann passiert. Also bei mir ist es ähnlich, ich sehe immer so Parallelen auch zur bildenden Kunst. Mir ist da auch in dem Zusammenhang eingefallen, der schöne Film Gerhard Richter Painting, wo er sagt irgendwie, also es gibt den Plan, ich möchte Abstrakte machen und ich arbeite nur mit den Grundfarben, also mit Gelb, Rot und Blau und nimmt die Farben und dann passiert aus diesen Farben etwas. Und dann werden die so lange aufgetragen und gerakelt und bearbeitet, bis es irgendwann stimmig ist. Und er setzt irgendwann die Entscheidung, jetzt ist es gut oder es ist auch nicht gut und es wird wieder vernichtet oder so. Also das ist so ein Ansatz, den ich irgendwie verfolge und statt der Farben nehme ich in dem Fall Instrumentarium und bei mir ist es hauptsächlich analoges Instrumentarium, das ich benutze. Ich habe also eine grobe Idee, wo es hingehen könnte und dann schaffe ich mir eigentlich nur einen Raum, um zu improvisieren mit allem, was da passiert, harmonisch, disharmonisch, wie auch immer, irgendwie umzugehen. Also ich fixiere es und dann bearbeite ich es so lange, bis irgendwas dabei rauskommt, wo ich sage, jetzt ist es gut und darauf kann ich aufbauen oder was daraus konstruieren. Also ich fand, also die Nähe des Fehlers zum Zufall fand ich sehr spannend und genau, und die Frage des, was ein Fehler überhaupt ist und ob nicht vielleicht sozusagen, wenn man es weiterspinnt, sozusagen in einer schaffenden oder kreativen Ebene, ob nicht sozusagen das kreative Schaffen sogar der Fehler an sich sein kann, in einem ganz anderen Kontext. Das werfe ich jetzt mal in die Runde. Aber vielleicht nochmal, dass du das Publikum, vielleicht kenne ich noch nicht alle, dass du vielleicht kurz noch beschreibst, was zurzeit passiert, wenn du auftrittst. Also in was für Projekten oder wie stellt sich das da auf der Bühne, dass die Leute wissen, was du sagst, warum du das sagst. Ja, ja. Also es ist so, dass ich seit 20 Jahren Musik mache im allen möglichen Konstellationen. Also ich habe angefangen mit einer Rockband, ganz klassisch, dann eine eigene Band zu haben. Ich habe dann irgendwann in den 90ern begonnen, mit einem Vierspur-Rekorder rum zu experimentieren, verschiedene Collagen zu bauen und habe das eigentlich konsequent weiterentwickelt. Und das ging sehr schnell in die Richtung, dass ich für Theater gearbeitet habe, im Zusammenhang mit bildender Kunst gearbeitet habe, immer im Kontext zu Sound und Musik. Und heute ist es so, ich arbeite viel fürs Theater. Zum einen zum Beispiel mit der Company Freaks und Fremde, die zum Glück heute Abend hier ist. Ich habe mit mehreren Choreografen gearbeitet, Filmmusiken gemacht und verfolge aber weiterhin meine eigenen musikalischen Ideen und präsentiere die in den verschiedensten Formen von Bühnenpräsentationen. Dabei ist es aber immer so, dass ich das, was ich aufnehme oder musikalisch solo gemacht habe, nie live reproduzieren kann auf der Bühne, weil es halt immer sehr viel mit Zufall und Situation zu tun hat und deswegen ausweichen muss auf andere Formen. Also es gibt zum Beispiel, ich habe 2010, das ist vielleicht so eine Sache, habe ich ein Soloalbum gemacht, Versus hieß das, und um das live zu präsentieren, habe ich eine Videogeschichte dazu gemacht. Also das Konzert ist im Prinzip durchinszeniert, es läuft ein Video, ich singe live dazu, die Sounds laufen zum Video fehlerfrei, perfekt getimed, weil da kann ja quasi nichts schief gehen, dann per Projektion, und das habe ich mehrfach im Friedrichstadt Zentral habe ich das gespielt, beim Bandstand in Hellerau, im Cino Herno Studio in Usti zum Beispiel, an verschiedenen Orten. Also das ist, und ganz aktuell gibt es ein neues Projekt von mir, das nennt sich Sönderling, und da ist es so, dass ich mich aus verschiedenen Kontexten, konzeptionellen Kontexten, in denen ich gearbeitet habe, die sehr viel mit Literatur und Theater zu tun hatten, rauslösen wollte, um einfach wieder nur Musik zu machen. Und zwar mir selber auch keine Grenzen mehr zu setzen, überhaupt kein Genre oder sonst irgendwas, sondern das, was mir gerade einkommt, so wie ich mich gerade fühle. Diese Musik mache ich, und wie ich das präsentiere, das wird sich zeigen. Es gab jetzt beim Lab Circus im Oktober die erste Aufführung, wo das Ganze wieder sehr theatral war. Also es gab eine Bühnenfigur mit Maske und Kostüm, ein bisschen Live-Instrumentarium dazu. Und wohin sich das aber entwickelt, das werde ich sehen. Das ist auch der Situation und dem Material auch geschuldet. Ist das Album damals im Netz veröffentlicht worden zufällig? Ja. Auf einem russischen Weblabel. Das ist nämlich einer der wenigen Musiker, den ich im Netz getroffen habe, irgendwie über ein internationales Label, und dachte, Mensch, den kenne ich doch, der kommt doch aus Dresden. Das fand ich toll. Also wie ist denn da der Kontakt damals entstanden? Vielleicht so eine kleine Side-Geschichte? Also die Sache war so, dieses Soloalbum Versus ist 2010 entstanden, und ich habe das im Netz veröffentlicht über einen Vertrieb, so mit allem drum und dran, und man kann dieses Album auch nach wie vor runterladen, so bei iTunes und Amazon, was weiß ich nicht, überall. Da ich aber nicht über die Mittel verfügt habe, das irgendwie zu bewerben im Netz, habe ich mir gedacht, ich bin mal ganz schlau, und das nächste Album, das nenne ich Versus 2, und ich stelle das bei Clinical Archives zum kostenlosen Download zur Verfügung, weil ich gedacht habe, die Leute, die sich das dann umsonst runterladen, die finden das so geil, dass sie das erste Album dann kaufen. Und das hat leider nicht geklappt. Also bei dem zweiten Album, was man umsonst bekommt, da habe ich gerade heute noch geguckt, bin ich gerade bei 40.000 Downloads. Und aber das erste Album, da habe ich 2 verkauft, glaube ich, bislang. Also so werbetechnisch ging das so nicht richtig auf, aber es ist irgendwie auch schön zu sehen, dass irgendwie 40.000 Leute deine Musik gut finden. Also das war so der Grund eigentlich. Und ich habe bei Clinical Archives dann noch 2 weitere Arbeiten veröffentlicht. Und das eine war 2011, das war ein alter Traum von mir. Ich wollte immer ein Album machen, was ein Soundtrack ist für einen Film, den es noch nicht gibt. Und ich habe das bei Clinical Archives veröffentlicht, mit der Hoffnung, dass sich irgendwann mal ein Filmemacher findet, der sagt, ey, das ist ein geiler Soundtrack, dann mache ich jetzt den Film dazu. Also wenn Filmemacher da sind, der Soundtrack ist da, ne? Ich warte immer noch auf den Filmemacher, der kommt und dann dazu den Film macht. Und um das weit zu streuen, habe ich das dann halt auch unter Creative Commons da bei Clinical Archives veröffentlicht. Das war der Punkt, ja. Vielen Dank. Ich springe jetzt mal von ganz links nach, von ganz rechts nach links. Hier ist alles relativ zu dir. Und vielleicht, weil wir so eine kleine Vorstellungsrunde von euch selber nochmal machen, vielleicht kannst du nochmal von dir erzählen, was, wenn du künstlerisch zu sehen bist, was du dann machst. Mhm. Als VJ oder was auch immer das ist. Also ja, Wie gesagt, ich bin Marco und ich komme wahrscheinlich hier, bin ich der schräge Vogel hier in der Runde, weil ich mache halt Musik nicht aktiv. Ich benutze das, um Visuals dazu zu generieren. Das Besondere ist, also es gibt da auch ein Kollektiv hier in Dresden, mit denen ich das zusammen mache, das heißt Laterne. Und generell ist unsere Art, wie wir das angehen, relativ ähnlich. Also wir synthetisieren das. Wir haben keine vorbereiteten Loops, die wir dann abfeuern oder miteinander verschmelzen lassen. Wir generieren diese Grafiken in Echtzeit aufgrund eines analysierten Audiosignals und haben alle Möglichkeiten, darauf noch zu reagieren, was der DJ oder der Live-Act, je nachdem, wer das, die Musik macht, das anzupassen, mit dem Ziel, sowas wie Synästhesie zu erreichen, also eine Verbindung zwischen dem, was man sieht und dem, was man hört. Wir haben relativ auch breit viele, viele verschiedene Musikrichtungen unterstützt, viele Crews in Dresden, also Uncanny Valley, Subsickness, High Finesse, eine ganze Menge sind das inzwischen geworden, die unsere Hilfe irgendwie in Anspruch genommen haben. Und es ist ja trotzdem jedes Mal anders. Man kann nicht dieselben Ansätze nehmen, um Dubstep oder House. Also man muss tatsächlich dramatisch seinen Stil verändern. Diese Synthese in Echtzeit erlaubt das halt, um das zu machen. Am Anfang, als wir da noch nicht so firm waren, wie wir sowas rangehen, hatten wir auch immer wieder Austausch mit Musikern, wie die das finden. Und eine Sache ist halt relevant hier zu dem Thema. Die ganzen Techno-Partys im Sektor gab es halt immer wieder Aussagen, sowas wie, oh, kannst du da noch mehr Dreck drauf machen? Oder kann das noch irgendwie kaputter wirken? Oder... Wie sagt man das bei Visuals, dass man mehr Bass haben will? Ne? Irgendwie ist halt schwierig. Gib mal mehr Blau? Oder? Ja, letzten Endes gibt es dafür ja auch keine Sprache. Also jedenfalls keine, die man in der Schule lernen würde. Am Anfang wusste ich auch tatsächlich nicht, wie ich das umsetzen soll. Wie soll ich denn jetzt Dreck auf die Projektion tun? Also, das ist... Also es ist ein bisschen absurd. Ich meine, inzwischen habe ich meine Wege gefunden, um die Sachen, um sowas zu simulieren. Also es ist natürlich kein Dreck, weil es ist eher eine Methode, um diese clean Grafiken, also Echtzeit-Grafiken sind halt gerendert. Also da ist erstmal nichts kaputt. Das ist so, wie es die Grafikkarte ausgibt und das ist halt, wenn die Grafikkarte in Ordnung ist, auch perfekt. und wie man sowas durch Filtern oder indem man seine Szene arrangiert oder indem man ganz gezielt Aspekte dieses Renderer-Prozesses sabotiert, kann man halt Effekte erzeugen, die tatsächlich wieder auch Ähnlichkeiten zu dem widerspiegeln, was man in der Musik machen kann, die helfen, den Bildern einen eigenen Charakter zu geben. Und ich hoffe, dass ich das nachher noch ein bisschen demonstrieren kann, wie ich das mache. Genau, wollte ich sagen, machen wir dann eine Runde mal, wo du das richtig zeigst. Was mir noch eingefallen ist, das ist jetzt nie irgendwie ein Hobby von dir, sondern das ist schon ein Stück weit auch Gewerbe oder professionelles Arbeiten. Also du arbeitest auch beruflich und jetzt nicht bloß nur für Partys, obwohl man das natürlich auch als Beruf sehen kann, aber machst du das schon auch in anderen Projekten? Also das, diese VJ-Tätigkeiten, es ist was Subkulturelles, also Laterne ist komplett ehrenamtlich, man bekommt zwar ab und zu mal ein bisschen Geld, aber das würde, ich glaube, wir haben mal einen Rechner gekauft oder die Hälfte von dem Rechner gekauft, den Rest dann privat reingebuttert, also es ist nichts, womit man gewerblich wirklich arbeiten kann. Es gibt welche, die das machen, aber das sind auch Leute, die wirklich jedes Wochenende zweimal irgendwo sitzen und ihre Lichtshow runterruppen. Das auf keinen Fall gewerblich, dazu passt der Rahmen nicht. Die Firma, die wir haben, die heißt Into Light, die lustigerweise auch von vielen Leuten aus der Subkultur, also wir haben uns über die Subkultur getroffen, also wir haben High Finesse und Uncanny Valley und und Laterne und so jetzt in der Firma, weil das ist eine gute Sache, da weiß man, die sind belastbar. Und dort bauen wir interaktive Installationen. Also wir löten, wir mit Arduinos, wir bauen diese Installationen, die interaktiv benutzbar sind, durch Terminals, wir machen große Projektionen, Fassaden-Mappings. Also es ist sehr breit, was wir machen, aber ich bin eigentlich nicht hier, um Werbung für meine Firma zu machen. Wenn dich das interessiert, interlight.de. Ich habe da mal was mitgebracht. Ja, was natürlich hilft, dadurch, dass wir diese ganze Equipment haben und das ganze Know-how und so, begünstigt das natürlich unsere Arbeit hier in Dresden für die Subkultur. Also ich glaube, ohne unsere Rechner wären eine ganze Menge Partys sehr viel düsterer. Ja. Ja. Okay, vielen Dank. Dann machen wir mal die Runde komplett. Wie weit halt drei Leute eine Runde sein können. Ja, muss ich noch was fragen? Nö. Hallo, ich bin der Moritz, der Letzte in der Runde, genau. Und ja, ich beschäftige mich seit geraumer Zeit, vielleicht so seit 12 Jahren, mit im weitesten Sinne elektroakustischer Musik. Das hattest du schon angesprochen und bei mir geht es speziell um Robotik. Und ich habe in den letzten Jahren einige größere Installationen gebaut, die Musikroboter sind. Also die vielleicht bekannteste Installation ist der Nachbau einer 808. Das ist so ein Drumcomputer aus den 80er Jahren und die Installation ist relativ groß. 3,30 Meter mal 2 Meter großer Drumroboter, der aussieht wie eine große 808 und sozusagen die einzelnen Sounds robotisch spielt. Also da ist eine kleine, das sind kleine, die ganzen kleinen Instrumente sind da drin und werden angeschlagen über Elektromagnete und Motoren. Vielleicht spielen wir später auch noch ein Video, mal gucken. Genau, und das mache ich schon seit geraumer Zeit und angefangen habe ich so, als ich 15 oder 16 war, mit Experimenten, die viel im Zwischenbereich zwischen Musik und, naja, so Elektronik, Hacking hat man damals noch nicht gesagt, aber so in sozusagen Elektronik-Basteln im Hobbykeller waren. Und ich habe tatsächlich angefangen mit präparierten Schallplattenspielern und deswegen habe ich jetzt den seit langer Zeit auch mal ausgegraben und mitgebracht. Und da können wir nachher sozusagen etwas auch noch gemeinsam vielleicht mitmachen, weil ich nämlich auch ein paar Gabeln, Messer und Werkzeuge mitgebracht habe und ein paar Schallplatten, da können wir dann mal gemeinsam drauf rumkratzen. Das erzähle ich euch dann später noch. Und also meinetwegen kann man das auch gerne jetzt machen. Also ich hatte jetzt nichts anderes vor. Also können jetzt eigentlich schon damit anfangen, dass wir auch was Praktisches haben und vielleicht, also ihr seid gern eingeladen, zu fragen, dazwischen zu rufen, sich zu beschweren, mitzumachen. Auch wenn ihr vielleicht in eurer eigenen künstlerischen Hobby, was auch immer, Arbeit, ähnliche Phänomene habt oder Probleme oder Ideen, wie wir hier vorne, sagt uns gern, hier vorne liegt ein Mikrofon, das würde dann ein freundlicher Assistent irgendwie zu euch reichen, das Mikrofon. Also wir können gerne schon mal hier ein bisschen Krach machen. Genau, ich wollte nur kurz einen Gedankengang abschließen. Und zwar, dass damals vielleicht am Anfang noch nicht, aber dann schon, als ich angefangen habe, Robotik, Musikinstrumente zu bauen, also kleine, zum Beispiel kleine Federn, die angeschlagen werden von Motoren oder ja, dann am Anfang natürlich auch diese Schallplattenspieler, dass es da auch schon eine Idee war, wegzukommen von elektronischer Musikerzeugung, also dass die eigentliche Sounderzeugung im Computer funktioniert, vor allem natürlich oder am Anfang in Synthesizern und dann in Computern, weil mich interessiert auch diese, im Grunde dasselbe, was du auch gerade gesagt hast, so eine nicht perfekte Umsetzung von Klang. Und das ist natürlich in der physikalischen Welt immer viel mehr noch der Fall. Also wenn man einen Roboter baut, der irgendwie eine Struktur von Rhythmus erzeugen soll oder überhaupt eine Struktur von Klang, dann ist der per se immer schon den Gesetzen der Physik viel mehr unterlegen, als wenn man das im Computer generiert. Und dadurch erscheinen einfach viel schönere, zufällige Rhythmen, Elemente oder Klänge, die man eigentlich im Rechner dann wirklich, wie ihr das eigentlich schon jetzt alles beschrieben habt, also durch Rauschen von VST-Plugins, durch digitale Filter, die man extra dazu addieren muss. Das ist, wenn man irgendwas in der realen Welt macht, dann ist das schon automatisch da. Und das war auf jeden Fall später, als ich mir dann darüber mehr Gedanken gemacht habe, einer der großen Ansätze, weswegen ich gesagt habe, dass ich eigentlich die Klangerzeugung größtenteils aus dem Computer rausholen möchte. Und gleichzeitig geht es schon auch um elektronische Musik. Also ich mag Techno sehr gerne. Und deswegen lag diese Kombination dann, also die Klangerzeugung in der realen Welt stattfinden zu lassen über Robotik und gleichzeitig aber die Strukturen elektronischer Musik beizubehalten, die sich ja auch großartigerweise entwickelt haben in den letzten 30 Jahren, das nahezubringen, das zusammenzubringen, lag für mich dann zumindest relativ nahe. Genau, und die Sache, die ich jetzt mitgebracht habe, ist, sind mehrere Schallplatten. Ich zeige sie mir kurz hoch, damit ihr es alle seht. Die sind, ich habe das Label mal abgeklebt mit so einem neuen Label. Und auf dem Label sind Striche drauf. Und der Trick ist nun folgender: Dieser Schallplattenspieler, der ist präpariert. Und zwar bedeutet das, normalerweise der Schallplattenspieler, der läuft durch, die Platte läuft durch und irgendwann gibt es diese Auslaufrille und dann gibt es so eine Mechanik, die dafür sorgt, dass der Arm wieder zurückgeht. Aber diese Mechanik, die habe ich ausgebaut. Das heißt, diese Auslaufrille, die ist eine Endlosrille. Da läuft sozusagen die Schallplatte die ganze Zeit in einer Rille und das ist ein Loop, mehr oder weniger. Und jetzt kann man hergehen und, also ich weiß nicht, ihr müsstet ungefähr alle wissen, wie eine Schallplatte funktioniert. Das ist ja mehr oder weniger so ein Kegel, wo über den Schneidekopf von dem Schallplattenschneidegerät mehr oder weniger so Hügel reingeschnitten worden sind, ganz mikroskopisch klein. Und das wird abgenommen über diese Nadel. Und natürlich kann man diese Hügel, die in dem Kegel drin sind, auch einfach mechanisch erzeugen, indem man darauf rumschneidet. Und ich mache das jetzt einmal und dann gebe ich euch noch ein paar Schallplatten und ihr könnt die dann im Laufe des Abends präparieren und dann können wir die nachher anhören. Das ist ein Plugin, glaube ich. So. Okay, man muss ein bisschen aufpassen, wenn die Schnitte zu groß sind, deswegen nehme ich mal die nächste. Wir haben ja ein paar. Wenn die Schnitte zu groß sind, dann springt halt die Nadel. Ich mache jetzt nach und nach ein paar, paar Kratzer da rein, dann hört man das. So, das ist der erste. Naja gut, ich mein, um dass das schneller geht, ich habe natürlich nur was vorbereitet. Also sozusagen, man macht dann hier jetzt ganz viele von diesen verschiedenen Kratzern da rein und kann sich sozusagen an so ein Beatraster orientieren. Und wenn man verschieden... Mal gucken, ob das die ist... Nee. Okay, dann mache ich das jetzt mal doch ganz schnell. Schreib uns doch mal ein Lied. Ich schreibe euch ein Lied. So. Das Raster kannst du jetzt schon benutzen, um vielleicht auch das Voraussehen, die Ritze reinzumachen, um einen Rhythmus zu erzeugen. Sind ja schon solche Striche auf der Platte drauf. Genau, die sind dazu da, um sozusagen sich ein bisschen orientieren zu können. Und so kann man eigentlich relativ einfach einen... Ja, ist kein besonders schöner Beat, aber auf jeden Fall ist es einer. Und wenn man sich ein bisschen mehr Mühe gibt, dann kann man damit auf jeden Fall tatsächlich relativ schöne, schöne Rhythmen machen. Und die könnte man jetzt zum Beispiel als Ausgangspunkt nehmen, um die zu samplen und noch weiter zu verfremden. Oder wenn man jetzt gute DJ-Skills hätte, könnte man versuchen, mehrere von diesen zu synchronisieren. Oder man kann ein Hallgerät dazu noch benutzen, um das zu verfremden. Sind unbegrenzt. Man kann auch gelegentlich was einspielen nochmal. So, ich gebe jetzt mal ein paar Platten. Also kratzt nicht zu tief da rein, weil sozusagen, ich erkläre das nochmal kurz, also wenn man mehrere Striche hintereinander macht, also relativ, also wirklich ganz nah hintereinander, dann ist es ein hoher Ton. Und wenn man einen tiefen macht, dann ist es ein tiefer Ton. Aber ihr müsst wirklich aufpassen, nicht zu tief, sonst springt die Nadel. Okay, gibt es da schon Fragen oder Ideen? Ich habe da voll eine Assoziation zu einer CD, die ich habe, wo ich den Künstlernamen vergessen habe. Und die sieht genauso aus wie das hier. Und ja. Naja, geht erstmal ein bisschen rum. Dann schneidet mal schön weiter. Hinten gibt es nur noch weitere Probleme. Was mir jetzt parallel so als Phänomen gerade noch einfiel, irgendwie bei aller Möglichkeit von digitalen Produzieren und hochmodernen Rechnern, die uns zur Verfügung stehen, finde ich jetzt gerade ganz spannend, was auch hier beim Dave-Festival auch am Samstag passieren wird. Da wird es nämlich auch einen Workshop geben, wo man mit analogen Synthesizern bauen kann oder Dinge wieder richtig zusammenlöten kann. Irgendwie, das würde mich mal interessieren, wie es euch damit geht, weil ich habe das jetzt so festgestellt, dass das ja eine richtige Mode geworden ist, wieder diesen Weg oder oft von relativ jungen Leuten zurückzugehen, sich Dinge selber zu bauen und nie mehr im Rechner zu machen. Halt irgendwie, habt ihr eine Erklärung dafür? Weil wenn wir jetzt über das Thema Fehler dabei bleiben, kann man sagen, die Störanfälligkeit solcher Geräte ist ja natürlich viel höher. Ich bin viel eingeschränkter. Wie kommt das, dass man jetzt, die Computer werden billiger, immer schneller und die Leute fangen an, sich in Butterschachteln Synthesizer zu bauen? Oder halte ich das vielleicht bloß für eine Mode, die nur ich so sehe, aber ich... Was sagt ihr dazu? Also das ist ein Thema, mit dem ich mich auch ein bisschen beschäftigt habe und zufällig. Und da gibt es also sozusagen, es gibt ein größeres Manifest von Julian Oliver, das heißt Critical Engineering und das passt eigentlich ziemlich gut dazu. Und deswegen habe ich nämlich zufällig auch hier dieses Smartphone mitgebracht, was mir gestern auch schön kaputt gegangen ist. Das ist so ein Nexus. Und ich werde das aufmachen, jetzt nicht allerdings, aber der Screen ist kaputt und ich habe mir das schon mal angeguckt und wenn man da reinguckt, weil man zum Beispiel den Screen austauschen möchte, dann kann man nicht erkennen, wo zum Beispiel die Batterie ist, wo ist jetzt irgendwie, man kann natürlich ein YouTube-Video drauf gucken und dann hört man, wie Musik da rauskommt, aber es ist also dieses ist jetzt auch noch schwarz, aber es ist auch wirklich eine Blackbox, diese viele Geräte, die man heutzutage kauft. Und wenn ich dieses hier zum Beispiel jetzt reparieren möchte, dann ist das zum einen sehr schwierig und zum anderen verstehe ich, wenn ich reingucke, auch einfach nicht, wie es funktioniert. Wenn ich jetzt gleichzeitig auf der anderen Seite zum Beispiel diesen Schallplattenspieler anschaue, dann kann ich mich sozusagen sogar, wenn ich es nicht verstärke, mit dem Ohr da dran halten und kann sehen, okay, da entsteht irgendwie der Sound, dann schließe ich vielleicht noch so eine Box an und sehe mehr oder weniger, wie das passiert. Ich kann richtig haptisch auf der Schallplatte rumsuchen nach der Stelle, die ich haben möchte, das ist sozusagen die Verbindung zu dem eigentlichen Klang ist viel, viel näher. Und das ist, glaube ich, für viele Leute, um vielleicht nochmal dann kurz auf jemand anderen auch noch was sagen zu lassen, also das ist, glaube ich, für viele Leute, die Musik machen mit also Arduinos oder die überhaupt zum Beispiel rumbasteln mit Arduinos oder Musik machen mit selbstgebauten Synthesizern, die es ja auch schon sehr, sehr verstärkt gerade gibt in den letzten 5 Jahren, das ist einer der Hauptgründe, schätze ich mal, dass man einfach dieses Unboxing von irgendwelchen Blackboxen vollzieht. Man versucht zu verstehen, wie funktioniert das Device eigentlich, was irgendwelche Fähigkeiten hat, die es heutzutage gibt, eine kleine Melodie zu spielen, einen kleinen Motor sich bewegen zu lassen oder einen Gameboy neu zu programmieren, sodass der nur noch Töne spielt. Das hat in meinen Augen sehr viel damit zu tun, dass man halt sehr viel mit Presets, mit vorgefertigten Oberflächen zu tun hat, die es einfach nicht möglich machen zu verstehen, was dahinter passiert. Ja. Ja. Natürlich. Total spannend. Das ist total lustig, weil sozusagen in so einer Runde wird dann, also es gibt ganz viel über Computer und so Sachen, ist für mich irgendwie sehr spannend und auch ein Neuland, weil ich sozusagen ganz woanders herkomme. Also ich habe mit diesem ganzen Computerkram eigentlich gar nichts zu tun. Also ich irgendwie so in den 90ern, ich habe irgendwie angefangen als Gitarrist und also alles, was ich sozusagen an Sounds mache, passiert fast durchweg nur mit der Gitarre und mit analogen Instrumenten. Ich benutze halt ein paar Effektgeräte, analoge Effektgeräte, um, also den Looper natürlich irgendwie als Effektgerät und den Rechner an sich nur als ein zusätzliches Instrument in Ermangelung eines Schlagzeugers zum Beispiel. Also einfach um mehr, um Drumloops zu programmieren oder so. Das ist also der einzige Punkt. Also das heißt, bei mir ist es so, dass ich das perfekte Material, wie es der Rechner generieren kann, das ist bei mir gar nicht da. Also ich muss das gar nicht verändern sozusagen. Es ist alles analog. Ich arbeite zum Teil mit Loops, mit der Stimme und so weiter. Und da stecken sozusagen die Fehler, die Unwägbarkeiten und alles steckt da irgendwie schon drin. Also ich brauche den Rechner eigentlich nur, um das dann irgendwie in eine Form zu bringen und irgendwie zu perfektionieren. Finde das aber auch ganz spannend, weil das sicherlich auch eine ganz andere, vielleicht auch eine ganz andere Herkunft ist oder so halt irgendwie, ne? Also der Rechner für mich auch immer nur noch so ein, ich benutze es als Studio, um aufzunehmen. Das ist so das Hauptding eigentlich. Und so. Aber weil wir hier gerade beim Plattenspieler schon bei solchen Loops sind, irgendwie, du hast auch mal beim, oder nicht nur einmal beim Schmalfilmfest eine Vertonung mitgemacht und auch basierend sehr auf dem, mit einem Looper, glaube ich, irgendwie. Und dann habe ich dich auch mal im Friedrichstadt Zentral noch gesehen mit auch einer Vertonung, wo du ein sehr langes Stück halt nur mit dieser Loopstation gespielt hast. Vielleicht kannst du vielleicht mal für alle Leute, die nie wissen, was so eine Loopstation ist, nochmal beschreiben, was so der Reiz an, weil ich sehe da einen gewissen Reiz, vielleicht hast du den auch, vielleicht kannst du das beschreiben, warum mit diesem einfachen Mechanismus muss Loops arbeiten, ist ja eigentlich ja wirklich nur ein Aufnehmen, Abspielen. Worin besteht für dich der Reiz oder hast du vielleicht eine besondere Strategie, weil auch da hatte ich mal einen Eindruck, dass das vor 3 Jahren ein ziemlicher Hype, wahrscheinlich kam das halt auch mit der Erschwinglichkeit solcher Geräte zusammen, dass plötzlich überall Leute standen mit Loopstations und halt irgendwie mit sich selbst gespielt haben halt irgendwie. Hast du da eine besondere Herangehensweise? Oh, das wäre natürlich ganz toll mit. Ja, da muss ich noch der Sebastian Knöpfe drücken. Ja, das ist genau das. Ja, ja. Mhm. Das ist natürlich total praktisch. Super. Naja, also das mit dem, also der Looper, ich halte das sozusagen den Looper für einer der großartigsten Erfindungen des Jahrtausends. Ich habe irgendwie, das war tatsächlich ein wahnsinniger Hype, also gerade über die, glaube ich, Boss RC50 und Jamman Looper, die auf einmal zu einem sehr erschwinglichen Preis da waren. Ich habe den Anfang, also in den 90ern, habe ich, wie gesagt, angefangen, immer solo sehr viel zu arbeiten und es ging mir darum, mit dem Vierspur-Recorder live oder wie auch immer mit mir selber Musik machen zu können, Sachen stapeln zu können, komplexe Strukturen zu bauen. Das habe ich mit dem Vierspur-Analog-Recorder gemacht und dann habe ich das versucht, über mein erstes Delay irgendwie hinzukriegen. Also, dass man endlos Delays bauen konnte, die halt irgendwie beschränkt waren auf 2 Sekunden oder später 4 Sekunden. Und dann habe ich 2001, glaube ich, mir den ersten Looper angeschafft und seitdem konsequent damit gearbeitet. Und es ist jetzt natürlich so, dass es mittlerweile so ist, ich kann eine komplexe Komposition abspeichern, abfeuern, alles über diesen Looper, was für verschiedene Anwendung sehr, sehr spannend ist. Also eines Teils ist natürlich das darin befindliche Repetitive ist natürlich schon mal sehr spannend. Allerdings hat sich das ein bisschen verändert, also weg von dem live perfekt Musik mit mir selbst spielen zu können, die ganze Band generieren zu können, dahingehend den Looper wiederum als ein neues Instrument zu begreifen, mit dem ich ganz neue Sachen machen kann. Und in dem Fall war es so, ich wollte meinen Soundkosmos ein bisschen erweitern und habe dann vor ein paar Jahren, ich wollte unbedingt einen Stereo-Looper haben, um Stereo-Loops bauen zu können. Und es gab nur diese Boss RC50 Loopstation, die wahnsinnig teuer war und mir nicht so gefallen hat. Und ich habe dann mir irgendwann einen Electro-Harmonix Memory Man gekauft. Und der ist sozusagen ein extrem widerlicher Looper. Der ist live quasi überhaupt nicht einsetzbar, weil im Gegensatz zu allen anderen Loopern, also du tappst nicht die 1, lässt los und dann nimmst du off und wenn du mit der Aufnahme fertig bist, tappst du wieder drauf, sondern das Fiese ist, tippst da drauf, dann nimmt der auf und dann musst du den Fuß die ganze Zeit da drauf lassen. Und dann total kontrapunktisch im Rhythmus versuchen, den Fuß wieder runter zu kriegen und dann hat er noch eine Verzögerung von 0,2 Sekunden. Also das ist total furchtbar. Aber er war Stereo und da ich angefangen hatte, mich mit verschiedenen Ambient-Geschichten zu beschäftigen, war der wiederum total perfekt, weil er dich herausfordert. Also du musst mit diesen Widerwärtigkeiten dieses Geräts arbeiten, aber wenn du irgendwas da drin hast, kannst du es so unglaublich verbiegen und bearbeiten mit Hilfe seines Filters, vorwärts, rückwärts, rückwärts aufnehmen, vorwärts abspielen, dass man unglaublich tolle Soundscapes daraus bauen kann. Und da habe ich eigentlich so wieder zum Looper gefunden. Also das war eigentlich so der Punkt, wie ich ihn heute immer noch gerne benutze. Okay. Kann ich es ja verraten, da hast du offensichtlich eine andere Faszination für das Loop. Also ich selber habe auch 2000 meine erste CD gemacht, wo mich jemand angesprochen hat, der die veröffentlichen wollte. Das fand ich sehr lustig, weil ich habe auch nichts anderes gemacht als Loops genommen, aber damals noch mit meinem Amiga 500. Ich komme da mal ins Schwärmen mit meinem alten Gerät und habe einfach aus dem weißen Rauschen, also habe ich einfach eine Sample genommen, weißes Rauschen, und habe dort einfach angefangen, Löcher reinzuschneiden. Also das gemacht hat und so weiter und habe dann vor allen Dingen, und das ist ja schon cool, ist ja schon Techno, wiederholt sich, super, und habe dann aber festgestellt, wenn ich zwei Loops mache, wo das eine leicht kleiner ist oder größer ist als das andere, dass dann spannende Sachen passieren, dann kommt ein Swing rein, dann fängt, und das ist halt das, was ich dann für mich so entdeckt habe, Mensch, der Song komponiert sich plötzlich selber, weil da passieren Sachen, die kann ich nicht mehr voraussagen. Also diese Polyrhythmiken ist wie halt der typische Fall, Glocken schlagen, zwei Glocken schlagen fast gleichzeitig und gehen langsam auseinander und entstehen spannende Sachen. Da dachte ich, wow, da habe ich was Tolles erfunden. Später natürlich gemerkt, Steve Glass und Steve Reich und alles Mögliche, wunderbar, alles schon da gewesen. Aber ich konnte mir sagen, das habe ich für mich entdeckt, super. Irgendwie, das fand ich das Spannende mit Umgehen mit Loops und genauso wie hier relativ minimale Informationen, also Rauschen, Peak, Rauschen, schon damit zu arbeiten und das gegeneinander zu setzen, finde ich, da ist schon so viel Unendlichkeit drin, weil, wie gesagt, die mathematische Möglichkeit, dass sich diese Konstellation, wie sie jetzt ist, sich wieder trifft, fast unmöglich ist und somit komponiert sich das Stück permanent selber. Das fand ich eine tolle Strategie halt irgendwie. Ich habe das dann live, habe ich das in der Form nicht sehr oft umgesetzt, weil ich in Ermangelung von zwei Loopstations, aber ich fand das immer schon sehr faszinierend, dass mein guter Freund von mir, ein Komponist, Frieder Zimmermann, hat sehr lange schon mit Echoplex-Loops gearbeitet und da eben auch zwei Loops laufen lassen, die sie sozusagen permanent verändern und gegenläufige Strukturen entwickeln, was ich total faszinierend fand. Ich habe das selber live nicht gemacht, aber ich habe das Ganze versucht umzusetzen, dann eben in die... Also zu fixieren in Form dieser Solo-Alben, dass ich verschiedene Loops, die ich eingespielt und aufgenommen habe, einfach kombiniert habe, um zu gucken, was da passiert. Und da sind dann irgendwann sogar so eine Art Songs rausgekommen. Genau, das waren also alles Loop-basierte Geschichten. Und dann guckt man einfach, was da passiert. Ja. Ja, also bei aller Komplexität sind es ja doch Strukturen, die wiedererkennbar sind. Das ist auch wieder so ein faszinierendes, auch beim Thema Zufall, wenn man gerade mit Software arbeitet und diesen Parameter Zufall entdeckt, und den so stark erhöht, dass ganz viel Zufall passiert, ist es wieder Rauschen, ist es wieder konstant. Das finde ich auch interessant, dass das alles, was also typisch das typische weiße Rauschen im Fernsehen oder was wir in der Tontechnik halt auch kennen, ist ja eigentlich auch Unendlichkeit, was wir da hören. Das sind ganz viele Partikel in allen Tonhöhlen, aber wir merken es einfach oder nehmen es als Rauschen wahr irgendwie. Und wenn man aber reinzoomen würde, würde man ganz viele Details drin sehen halt irgendwie. Das ist, glaube ich, auch so, was mich fasziniert an den unterschiedlichen Sichtweisen von einer und derselben Sache halt irgendwie. Das ist wie, wenn man in Fraktale reinzoomt und es halt kein Ende hat irgendwie so. Genau. Ja, super. Ah, hier haben wir das laufende Mikrofon. Also, als du gemeint hast, so besser? Noch besser? Ah. Also, als du gemeint hast, dass sich Dinge bilden, während es läuft, so ähnliche Effekte sind bei uns auch dadurch, dass wir komplett generativ arbeiten und man das analysierte Audiosignal im weitesten Sinne auch als Zufall betrachten kann, weil wir als VJs haben ja keinen Einfluss drauf, haben wir immer eine eine unterschiedliche Datenbasis, wie der eigentliche Look sich dann errechnet im Computer. Also wir haben immer diesen Anspruch, dass wir 60 Bilder pro Sekunde malen und sich keins wiederholt. Niemals. Also egal wie lange die Show ist, es ist unmöglich, dass exakt dasselbe Bild, Frame, nochmal kommt. Es gibt natürlich einen kohärenten Look und man erkennt die ganze Zeit, das ist dasselbe. Also da sind die Mustererkennungsalgorithmen im Menschen gut genug, um zu sehen, das ist immer noch dasselbe, aber es ist nicht dasselbe, es ist nur das Gleiche. Tja, vielleicht wollen wir das gleich mal demonstrieren, oder würdest du jetzt so auf Start da loslegen können, oder habt ihr jetzt wieder zurückgebaut alles? Ja, irgendwie war hier... Dann, oder ist... wer darf jetzt, welches Video geht gerade? Oder geht gerade keins? Keins. Ja. Was für ein Zufall, das geht alles nicht. Ja, jetzt Fragen im Publikum, Anregungen, Ideen, gerade eben so, eigene Produktionsweisen, Rauschen, Zufall? Wir programmieren selber, also ja. Also es wäre sonst gemogelt. Also ich selber programmiere V4, ich mache ziemlich viel Shader mit DirectX und C#. Aber nicht zu sehr ins Detail gehen hier, sonst langweilt es uns das. Also C++, das ist kein Detail, natürlich. Also was ich vielleicht noch, einen anderen Aspekt würde ich vielleicht einfach nutzen, während wir hier umbauen, noch reinbringen. Wenn wir Jobs machen und unsere Sachen programmieren, sind wir natürlich darauf angewiesen, dass wir die Sachen sauber machen. Also dass, wenn wir beispielsweise für einen großen Softwarekonzern die Markteinführung von Tablets dort die Bühnenshow organisieren und visualisieren, dann muss das Zeug natürlich clean sein, es muss präzise sein, es muss absolut sauber sein, also da darf genau kein Dreck drin sein. Trotzdem, während man sowas macht, passieren natürlich immer wieder Fehler, also irgendwelche Sachen, die man übersehen hat und plötzlich sieht es kaputt aus. Aber es ist ein Fehler, es muss so schnell wie möglich korrigiert werden. Das ist regelmäßig passiert und irgendwann, also ich würde auch sagen, das war einer von den Motivationen, dann VJ zu werden, dass es doch irgendeinen Sinn dafür haben. Irgendeinen Sinn muss das ja haben, dass man diese Sachen sieht. Man findet die ästhetisch auf irgendeine Art, bezaubernde Art, aber man muss sie korrigieren, man muss die wegwerfen, man sollte sie nie wiedersehen. Und irgendwie ist daraus dann dieser Drang entstanden, okay, lass uns das irgendwie ventilieren. Und also mit einer Spannung von kommerziellen Aufgaben und freier künstlerischer Arbeit? Oder genau. Okay. Man kann das so sehen, aber es ist tatsächlich eher, dass die Resultate, die während des kommerziellen Aufbauens von sowas, da kommen halt Resultate raus, die halt irgendwie schön sind, aber in keiner Weise gewollt. Und ein Ventil zu finden, wo man diese Ästhetik, die man da auch für sich entdeckt, irgendwie zu nutzen und vielleicht auch weiterzutragen. Dafür hat sich das VJing als unbezahlbar irgendwie gezeigt. Also es ist mein Weg irgendwie, meine Kunst. Habt ihr ja schon mal einen Kunden erlebt, der darum wusste, um vielleicht, der euch zum Beispiel gefragt hat, okay, was interessiert denn euch, wenn ihr arbeitet, was fällt denn da ab, wo wir vielleicht ein gemeinsames Feld finden können? Oder haben die Großzahl der Kunden eine ganz klare ästhetische Vorstellung? Ach, das kann man so nicht sagen. Das kann man so nicht sagen. Aber es kommt niemand, kein Kunde zu uns und sagt, hier, könnt ihr mal richtig derbe glitschen lassen. Das macht niemand. Also. Kennt ihr den Begriff Glitch schon? Kennen die Auftraggeber das Wort Glitch und wissen um das Phänomen? Ja, das ist halt das, was nicht gewollt ist. Ja, vielleicht kann einer von euch nochmal Glitch das besser beschreiben, Glitch, also gerade in Bezug auf Video oder so? Ja, also Glitch ist natürlich auch ein schöner Begriff, der in diese Fehlerästhetik auf jeden Fall, den man erwähnen muss. Also als Glitch würde man im ursprünglichen Sinne eigentlich nur sagen, dass es ein System gibt, was funktioniert. Und dann gibt es eine ganz kleine Änderung, der Flügelschlag des Schmetterlings sozusagen, der dieses System irgendwie durcheinander bringt und das sozusagen mit einer ganz kleinen Änderung einen ganz großen Fehler erzeugt. Also zum Beispiel jetzt, wenn man einen Computer mal ansieht, dann kennt das vielleicht jeder bei älteren Computern, wenn man irgendeinen Teil rausgezogen hat, vielleicht jetzt USB noch nicht, aber irgendwie, naja, so irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, eine Soundkarte rausgezogen hat, die vielleicht da drin steckt und man sollte die eigentlich nicht rausziehen und plötzlich ist der ganze Rechner abgestürzt und die Grafik war dann nur noch so schöne bunte Zeichen und das sieht sehr, also teilweise wirklich super ästhetisch aus. Also diese Glitch-Art, also es gibt, ist ja auch eigentlich im Visuellen eine eigene Kunstrichtung, kann man fast sagen, oder so eine kleine Kunstszene, die sich mit so Fehlern, Fehlerbildern auseinandersetzt. Also beispielsweise, wenn man so Bilder, also richtige digitale Bilder, GIFs machen möchte, dann ist es zum Beispiel mal gut, man öffnet die in einem Texteditor. Also eine JPEG-Datei kennt ja jeder, öffnet man in einem Texteditor, löscht einfach ein paar Zeichen, speichert sie wieder als JPEG ab und wenn man das dann öffnet, dann sieht das auf jeden Fall nicht mehr so aus wie vorher, sondern die Struktur ist halt irgendwie nicht so, wie das JPEG-Bild eigentlich sein sollte, sondern das schöne Urlaubsbild ist dann halt irgendwie, das Gesicht ist total zerronnen oder irgendwelche obskuren Artefakte sind zu sehen. Und bei Video geht es auch sehr gut. Es geht aber auch bei Audio. Also einer, jetzt mal apropos Grüße an unseren Felix Krüger, der eigentlich mit zum Donnerstag-Team gehört, der liegt jetzt gerade im Krankenhaus und es werden irgendwelche Metallteile aus seinem Fuß rausgebaut. Also auch ihm wird gerade gemodelt, wird gecircuit bandet irgendwie. Der hat zum Beispiel, oder ein Freund von ihm hat mal rausgefunden, wie man bei OGG-Files, also bei diesen Sounddateien OGG, glaube ich, ein ganz speziellen Teil in der Datei zerstört, um dass das im Audiobereich passiert. Also da, man startet die Datei und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die Anzeige noch weiterläuft, aber es ist nur noch, der Song springt permanent in dem File hin und her und es kommt sofort die ganze Zeit raus irgendwie. Und er hat ganz präzise die Stelle gefunden, wo das halt immer wieder sehr zuverlässig passiert und dann konnte man halt einen Soundfile anhören und es ist jedes Mal anders, weil es eben auch per Zufall-Glitch irgendwie diese Sounddatei immer neu zusammengebaut wird. Also mit einem ganz präzisen kleinen Einschnitt. Mir ist eingefallen, es gab tatsächlich mal einen Kunden, der Glitch haben wollte. Also da ging es darum, für Diesel so eine Rebranding zu machen. Und wir haben da ein Fotoapparat gebaut, so eine Fotokiste, wo man reingehen konnte und sich fotografieren. Das Bild wurde dann als GIF auf irgendeinen Tumblr geworfen. Und da hat der Kunde tatsächlich im Photoshop Vorlagen gemacht, wie der Fehler auszusehen hat. Das war das einzige Mal, wo das tatsächlich gewünscht war. Okay. Aber aus Gründen der Ästhetik halt. Genau. Also, aber zu dieser Fragestellung, warum das so in einem Business-Bereich eigentlich nicht gewünscht ist, könnte ich vielleicht auch noch einen Satz sagen. Und zwar denke ich, dass der Fehler halt in einem kreativen Prozess, wo das Ziel nicht feststeht, eigentlich da ist der in Ordnung. Also wenn man einfach noch nicht weiß, wo soll's hingehen, dass im Grunde das Spiel von einem Kind auch sozusagen kein Ziel hat. Und so ist es ja auch oftmals, wenn man zum Beispiel Musik macht und sich total darin verliert, dann hat man ja jetzt nicht das Ziel, okay, ich möchte einen Song schreiben, der soll im Radio laufen. Also haben schon viele Leute natürlich, aber es haben halt auch viele Leute nicht. Also das Spiel an sich hat ja kein Ziel und das ist bei einem kommerziellen Auftrag nicht der Fall. Also wenn jemand irgendein Produkt möchte, also sei es eine Audioproduktion oder eine Videoproduktion, dann möchte der damit ein ganz, ganz konkretes Ziel erreichen. Der weiß auch, wen er ansprechen möchte und deswegen ist ein Fehler innerhalb dieses Schaffensprozesses eigentlich nicht erwünscht, weil man damit ja nicht mehr weiß, wo es hingehen soll. Und damit ist es für den, der sich irgendeine Dienstleistung einkauft, einfach nicht vorhersehbar, was er am Ende hat. Und deswegen ist es, denke ich, so nicht besonders verbreitet, dass man halt so einen Fehler innerhalb von so einem Dienstleistungsbetrieb irgendwie mit einkauft. Ja, vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass der Fehler im Prozess tatsächlich seine positiven Seiten hat. In dem Moment, wo er halt andere Assoziationen noch erlaubt oder andere Richtungen plötzlich unerwartet eröffnet. Aber in dem Moment, wo man, unsere Kunden kaufen nicht unseren Prozess ein, in dem Sinne, die kaufen ein fertiges Ergebnis ein. Und in dem Moment, also das Ergebnis natürlich fehlerfrei zu sein, dort ist der Fehler halt unerwünscht. Im Prozess ist er nützlich, im Ergebnis in der Regel nicht. Ja. Ich finde das aber echt wirklich eine ganz schwierige Frage. Also wie soll man kreativ, künstlerisch arbeiten und ohne dabei die Freiheit zu haben, Also das ist, finde ich einen schwierigen Punkt, der mich halt auch mal wieder beschäftigt hat irgendwie und ich dann auch gesagt habe, ja, wenn ich was für Geld mache, dann muss es halt nicht schön sein. Irgendwie, weil das schränkt mich halt ein, dass mein, das Ergebnis steht ja schon fest halt irgendwie. Naja, aber also ich meine, es gibt gewisse Fehler, die sich zur ästhetischen, irgendwann im allgemeinen, sozusagen in der Allgemeinheit zur ästhetischen, zu einer ästhetischen Betrachtung hochgearbeitet haben, wie zum Beispiel die ganzen Bilder, die man mit so einer krassen Vignette verziert. Ich weiß nicht, wie heißt dieser große Blog, der das, oder diese große Webseite, die das ganz exzessiv macht. Ich glaube, das also, machen eure Smartphones alle mit so irgendwelchen Retro-Look. Ja, so Retro-Look zum Beispiel. Also genau. Ich meine, das ist ja im Grunde eine sehr schwache Darstellung von einem Bild. Man hat halt sozusagen eine falsche Belichtung an den Rändern oder man hat eine Grobkörnigkeit bei einem analogen Film, im Grunde auch eine fehlerhafte Darstellung, die sich aber irgendwann zu einer eigenen Ästhetik hochgearbeitet hat, die dann auch vom Kunden direkt gewünscht wird. Aber der Kunde weiß halt schon, was er ungefähr kriegt, wenn er sowas will. Und der Fehler, über den wir jetzt sprechen, das ist ein Fehler, der sozusagen vorher ist. Also ich meine, jemand hat vielleicht auch mal gesehen, okay, wenn ich jetzt irgendwie was zu doll belichte, was dunkel aufgenommen wurde, dann gibt es diese Grobkörnigkeit, das sieht ja eigentlich schön aus, aber niemand, der eine Dienstleistung einkauft, hätte jetzt gesagt, naja, probier mal ganz lange rum und vielleicht kommt am Ende was raus, was ich nicht kenne und ich gebe dir dafür ganz viel Geld. Doch, das wünsche ich mir. Ja, so soll das sein. Aber das ist halt unsere Aufgabe, das sozusagen ohne monetäre, zumindest aus der kommerziellen Sicht, ohne monetäre Anreize erstmal zu machen. Aber vielleicht noch eine kleine Nerdfrage, bevor wir jetzt vielleicht den. Lebt der Beamer? Geht das jetzt? Von dir? Er lebt. Von dir. Achso, ja, also würde dein Video als nächstes kommen. Aber vielleicht eine kleine Nerdfrage noch, weil mir das gerade so einfällt. Solche Phänomene wie beim Foto, dass man ein digitales Foto hat mit einer teuren Kamera und dann macht man noch so eine Vignette, macht man noch so einen schwarzen Schein drumherum. Fallen euch das vielleicht euch alle, ja, vielleicht dir nicht so sehr im Audiobereich, solche Effekte ein, wo man sich fragt, das ist jetzt aber auch schon auch ein Quantensprung, dass man sich sagt, warum gibt es jetzt diesen Effekt oder diese Methode, um das, was eigentlich perfekt erzeugt wurde, wieder umkehrt in einem, ja, also vielleicht könnt ihr mal ein paar Beispiele bringen für das nicht ganz audioproduzierende Publikum, was es da für Strategien gibt, um wieder Fehler, also wieder das Feld zu öffnen, eine saubere Produktion vielleicht wieder mit Leben zu bringen. Also das gibt ja rhythmische Strategien, aber auch soundtechnische Strategien. Vielleicht könnt ihr da irgendwie euch mal das Mikro hin und her schießen dafür. Also ich kann viel sagen, aber sag du auch mal was. Ja, naja, ich habe das vorhin schon erwähnt, also aufgrund der Tatsache, dass ich dann sowieso in erster Linie mal analog arbeite, sind die Fehler quasi irgendwie schon drin. Was ich jetzt aber gerade versucht habe, oder was mich gerade sehr interessiert, ist, um dem, also wie ich finde, in der Musik dem Lautstärke- und Kompressionswahn ein bisschen zu entgehen, den ich irgendwie unglaublich anstrengend und austauschbar und ganz, ganz schrecklich finde, vertief mich halt sehr gerne in Musik früherer Jahrzehnte bis Jahrhunderte und finde darin halt immer einen viel größeren Reiz. Also es ist, ich höre in gemasterten, guten Aufnahmen gerne Räume, wo irgendwas gesungen oder eingespielt wurde, das finde ich unglaublich spannend und versuche also, obwohl ich habe sozusagen als Künstler gar nicht den Druck, Dinge abliefern zu müssen, die die heutigen Hörgewohnheiten entsprechen. Also die Freiheit habe ich mir immer genommen und die nehme ich mir auch weiterhin, da in ganz andere Richtungen zu gucken. Und es hat immer so mit dem künstlerischen Kontext zu tun. Also ich habe gerade jetzt neulich ein Stück aufgenommen, das auf einem Text basiert, der sich eher an Zeiten nach dem Ersten Weltkrieg orientiert, auf die 20er Jahre. Und ich habe mir einfach Aufnahmen aus den Roaring Twenties genommen und versucht, dieses Stück genauso abzumischen, wie ein Swing-Song damals abgemischt wurde. Ich war mit dem Ergebnis natürlich total zufrieden. Also es hat genau gepasst. Es strotzt vor Fehlern. Das ganze Stück ist ein einziger Fehler. Aber es ist sozusagen in dem Kontext genau richtig. Und ich habe, was mir bei der Gelegenheit einfällt, als ich 2001, habe ich mein erstes Soloalbum gemacht. Das war so Jazz-Kram und so ein bisschen Tom Waits-mäßig alles gemacht und ich habe das damals noch mit einem Vierspur-Rekorder über die Heimanlage abgemischt und gemastert und so mit allen möglichen schimmlichen Equipment und irgendwann hat da habe ich die Platte, die verkaufte sich damals auch total gut. Also für heutige Zeiten, glaube ich, habe 100 Platten verkauft. Wahnsinn. Und dann hat mich jemand gefragt, hey, sag mal, wir hatten die Platte produziert, das ist ja der Hammer. Also weil die sozusagen in dem Kontext genau richtig war. Und das finde ich halt immer schon sehr, sehr spannend. Also ich orientiere mich halt da an gängigen Hörgewohnheiten eigentlich überhaupt nicht, sondern immer im Kontext dessen, des Materials, was ich da gerade bearbeite. Vielleicht nochmal Sachen der digitalen Produktion irgendwie zum, jetzt habe ich das Mikrofon, einer digitalen Produktion, also Strategien, um vielleicht Swing oder, also es gibt, ich habe auch bei meinen Beispielen das jetzt nicht gespielt, zum Beispiel ein Stück von dem Label, was halt so wonky Hip-Hop-Sachen sind, wo finde ich zwei Sachen oder drei Sachen ganz interessant waren, finde ich, dass es zum ersten rauscht, um auch eine dickere Dynamik zu erzeugen irgendwie und zum Teil, was du auch sagst, dieser Soundness, Lautness, Wahnsinn, also immer wenn die Bässe kommen, geht wirklich der gesamte Song in die Knie, so das ist aber ja wirklich ein stilistisches Mittel, was man heute verwendet, aber ich kann es mir einfach nicht mehr anhören, weil ich immer denke, meine Ohren sind kaputt irgendwie dabei und denke, welcher Profi-Mischer mischt sowas mit Absicht, da kriegt man ja irgendwie einen Knall, aber gerade beim Wonky oder bei solchen Shuffle-Sachen, fällt dir da noch was ein, was man da alles machen kann? Naja, also der Audiobereich, der strotzt eigentlich nur so von einer Ästhetik, die sich eigentlich dem Fehler so ein bisschen verschrien hat. Also du hast es selbst schon angesprochen, also zum Beispiel so ein Plugin, was ein Rauschen emuliert oder so ein Knacken von Schallplattenspielern, das wäre zum Beispiel sowas. Dann gibt es natürlich ganz viele Sachen, wo Audiosignale analog nochmal aus dem Computer rausgenommen werden, analog gemischt werden und wieder zurück in den Computer gespielt werden. Analoges Summieren heißt das, das macht man in großen Tonstudios, um einfach diese analoge Wärme von analogen Equipment, das einfach unperfekt ist, zu simulieren, was man im Computer einfach nicht kann. Und wenn man jetzt nicht so viel Geld hat, dann kann man das sozusagen natürlich auch im Computer machen. Da gibt es dann Plugins, die zum Beispiel simulieren, dass man das auf Tonband aufgenommen hat, weil die sogenannte Tonbandsättigung, das ist so ein Begriff, also das klingt einfach wärmer, es hat viel weniger Obertöne, also ist sozusagen nicht so digital und es nimmt diese digitale Ästhetik aus den 80er Jahren, dass alles total crisp, clean und mit so geilen Transienten und alles so super clean klingt, das nimmt es eigentlich weg, weil es wieder den ganzen Dreck unter den Fingernägeln wieder hervorzaubert, also irgendwelche Verzerrungen, auch Rauschen und so weiter, das kann man natürlich machen, indem man es auch einfach nur so auf dem Tonband überspielt, wie du das gemacht hast. Gibt es auch Leute, die dann sozusagen aus dem Computer das auf den Tonband überspielen, wieder zurück in den Computer, um es dann wieder pressen zu lassen. Also das ist eine total gängige Praxis, das ist jetzt nicht irgendwie nur von irgendwelchen Freaks. Auch. Ich wollte aber noch mehr auf den rhythmischen Bereich heraus. Ach, oder gibt es eine Frage? Konsens irgendwie zu sein, dass ihr von dem Perfekten redet und damit anscheinend das Digitale meint. Seht ihr das richtig gerade? Okay, weil nee, würde ich nicht auch sagen. Da also. Gibt es ja Fehler, die in sich selbst produzieren. So, und weil ich verstehe das jetzt nicht ganz, weil wenn ich so eine Musik abmische oder so eine Musik aufnehme, ich habe davon keine Ahnung, wie sowas funktioniert, dann mache ich das ja bereits absichtlich, also ich produziere ja keinen Fehler, sondern ich produziere eine spezielle Musik, die sich eben anhört wie ein Plattenspieler, der digital hergestellt wurde, dieser Sound, bla bla bla, weil ich genau das will. Wie genau, und, deswegen und da, sagte ich, Fehler ist grade, ja schon eine Wertung. Das ist mir nicht mehr ganz klar, wo wir jetzt eigentlich wirklich von einem Fehler reden oder ich fände es dann irgendwie toll, wenn wir das nochmal definieren könnten. Also was wir jetzt gerade unter Fehler verstehen oder ihr in dem Bereich, in dem ihr jetzt gerade arbeitet oder von dem ihr redet, auch wenn das vielleicht auch noch schwankt, also weil Tobias ja auch nochmal immer wieder aus einer anderen Ecke redet, so, weil da komme ich jetzt gerade nicht mehr mit, das finde ich unsauber. Ich denke, ein gutes Beispiel wäre ein Drummer zum Beispiel, der jahrelang versucht, sauber und perfekt zu spielen, dahin zu kommen, genau auf das Raster zu spielen, wo der Computer kein Problem hat. Der macht das von Haus aus und den Computer muss man erst wieder trainieren, über spezielle Algorithmen unsauber zu spielen, wo der Drummer versucht hinzukommen. Das nennt man im Computer dann auch Humanizing, also den Computer wieder vermenschlichen, indem man ihm die Unpräzision wieder beibringt. Ich finde die Beschreibung halt erstens Fehler auch schwierig, weil Fehler ist natürlich, es gibt keinen richtigen Fehler, nur ein Fehler ist falsch. Also es ist eine Wertung, ich sehe das halt auch nie so. Und zum anderen eben Schönheit, aber weil Schönheit auch so relativ ist. Aber was wir, glaube ich, mit meinen, wenn wir davon reden, ist, dass man, glaube ich, eine gewisse Möglichkeit wieder eröffnet, die ich nicht mehr komplett selber beschreiben oder berechnen kann. Also ich, gerade gerade in manchen Musikstilen ist halt wirklich so, dass man am Computer sagt, der soll halt nicht auf die Eins hauen, sondern vielleicht davor und vielleicht dahinter ein bisschen. Und natürlich macht er das dann richtig, weil das ist ein Computer, weil ich sage ihm ja, der soll das jetzt, ne? Also dann macht er das richtig falsch. Dann kommen wir mit unseren Worten halt ein bisschen ins Gehege halt irgendwie. Aber ich glaube, worum es geht, natürlich tut derjenige, der mastert, irgendwie sein Rauschen absichtlich richtig rein. Aber ich glaube, man schließt jetzt den Begriff halt schön auf, finde ich irgendwie. Was ist denn eben richtig? Also wir können mit unserem Computer ganz clean, ich glaube, das sagen wir immer mit diesem clean, das wäre dann richtig, weil das technisch eine Maschine ist. So, und plötzlich wollen wir eben wieder, dass sie was macht, wie eigentlich in der anderen Welt war halt. Und somit dann ja irgendwie falsch, obwohl wie falsch und richtig eben Quatsch ist. Das sind alles Möglichkeiten des kreativen Arbeitens halt irgendwie, sehe ich so. Fehler zu machen. Und das geht nicht. Ja. Das geht Hallo? Nicht. Also das machen wir eigentlich nicht. Mhm. Also ich finde, das funktioniert das? Ja. Hallo? Ja. Also ich finde das, ich glaube nicht, dass wir in einem Diskurs weiterkommen, wenn wir zwischen fehlerfrei und perfekt und daraus versuchen, diesen Fehler zu definieren. Oder das, ich glaube nicht, dass das hilft, weil beispielsweise, ich weiß nicht, ob Sie jemals den ersten Toy Story Film gesehen haben. Also es ist halt ganz frühe Computergrafik. Da waren die Schatten von diesen Männeln waren halt perfekt, also werden ganz scharf abgegrenzt, so wie es in der echten Welt nie ist. In der echten Welt gibt es Diffusion durch die Luftmoleküle oder die Politur von den Figuren, die war halt exakt, also richtig, im echten Leben gibt es sowas nie. Dort war der Glanzpunkt genau an der richtigen Stelle, in genau der richtigen Größe. Das kommt daher, dass diese gesamte digitale Welt, die das erlaubt oder die benutzt wird, um die echte Welt abzubilden, ja nur eine Illusion ist. Um sozusagen die Illusion zu verbessern, braucht man viel, viel bessere Algorithmen, die erst nach und nach entstehen. Aus dem Audiobereich vielleicht. Ich glaube, es ist richtig, richtig schwer, ein Rauschen von einem Wasserfall zu erzeugen. Da braucht man fraktalen Noise, sich wirklich, wirklich Gedanken machen, wie man den Algorithmen baut. Also da sind viele, viele Diplomarbeiten drin. von daher ist es, glaube ich, nicht so, dass das, was der Computer macht, fehlerfrei ist. In einer Art ist es das, aber das bringt uns nicht weiter in dem Ding, das zu diskutieren. Die echte Welt ist viel komplexer, viel verschränkter, komplexer letztlich und erzeugt deswegen andere Muster. Und in dem Moment, wo wir unsere Illusionsmaschine, den Computer nehmen, um diese Muster nachzuemulieren, kommen wir dort einfach nicht ran. Also man merkt, das ist es ist nicht exakt dasselbe wie ein Wasserfall beispielsweise. Und die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist dann diese Illusionsmaschine zu verbessern. Also ich denke auch, wenn wir hier von Fehlern reden oder wenn ihr von Fehlern sprecht, es geht auch, denke ich mal, ein Stückchen weit vielmehr in Richtung, den Computer was rauszukitzeln, was man in dem Moment einfach nicht erwartet hat, wo man vielleicht auch gar keine Kontrolle drüber hat, was der Computer dann halt selber macht, weil da irgendein Algorithmus drin steckt, den du so gar nicht vorhergesehen hast. Ich denke mal eher, dass es genau um sowas geht, dass eben wie mit diesem Rauschen, wenn du jetzt so ein Knistern von einer Platte hast, das kommt ja nicht genau punktuell immer in dem Moment, wo du es haben willst. Es knistert halt zwischendurch einfach mal irgendwo an der Stelle, wo du es vielleicht nicht erwartest. Dein Einwand, bist du weitergekommen mit dem, was gerade gesagt wurde? Ja, ne? Ja. Nö. Klar, wo wir gerade Fehler definieren oder ob wir überhaupt definieren wollen oder müssen oder ob es nicht einfach Spaß macht, also daran irgendwie rumzuprobieren, da irgendwie eine Begrifflichkeit zu finden oder zu gucken, okay, das gibt diese ganzen verschiedenen Varianten von Fehlern, über die wir in dem Bereich reden können oder die wir produzieren können oder nicht produzieren können, weil auch wie du das gerade beschrieben hast, dieses, was du dir nicht fehlerfrei nennen willst, also das perfekte Computerbild, was den perfekten geradlinigen Schatten macht, den nehmen wir ja offensichtlich als falsch wahr, also als Fehler wahr in der Computergrafik, weil irgendwie gefällt es uns nicht. Zu einem bestimmten Zeitpunkt hat es mal gefallen. Manchen Leuten gefällt auch diese total perfekte, so, ne, also oder dieses technische oder so, ne, das wäre dann noch so ein Begriff, der für mich da irgendwie stimmt oder den du als clean bezeichnet hast oder berechnete oder weiß ich nicht was, ne, so, ne, und dann ist aber die, also wäre für mich die Frage, also wie weit spielt ihr damit, ne, wo, du hast da keine Ahnung, was ein Algorithmus ist, weiß ich nicht, ne, wo wirklich so eine Fehler auftauchen oder wie kriegt man ein System so an seine Grenze getrieben, dass es anfängt, Fehler zu machen, über die es bereits, also die es vorher nicht wusste oder so. Ich meine, was eine Konstante in der Computerwelt ist, ich meine, die Abstürze gibt es immer noch. Jeder Computer stürzt ab, es geht was schief, irgendwas geht kaputt und so weiter. Das sind ja die Sachen, wo man sagen kann, dass der Computer überhaupt funktioniert, ist ja schon ein Wunder, weil das ist so komplex, dass die jeden Tag wieder angeht. Ist ein Wunder und ich meine, und außerdem auf ästhetischer Ebene habe ich den Eindruck, fiel mir gerade so ein, sind wir auch ja permanent in der Ausbildung. Also wir lernen ja jeden Tag neue Ästhetiken dazu. In der Computergrafik haben wir jetzt gerade ein schönes Beispiel gehabt. Vor irgendwie 10 Jahren war uns in schwarzer Schatten egal. Jetzt wollen wir halt die komplette Transparenz in total soften Übergängen mit der Reflexion in dem Glas, wo dann drin wiederum die Sonne sich bricht und tralala alles zu sehen ist. Das hat sich niemand gewünscht vor 10 Jahren. Irgendwie so wirklich. Und jetzt erwarten wir das. Wenn wir jetzt einen computeranimierten Film sehen, erwarten wir, das soll gefälligst, das Licht soll sich dort perfekt brechen halt irgendwie. Und dann gibt es natürlich immer irgendwie Sehnsucht oder Retro-Elemente, wo man sagt, es gibt eben jetzt noch Leute, die Musik mit dem Gameboy machen, weil die sagen, nee, mir ist das einfach viel zu, diese neue Ästhetik, ich wollte gerade sagen, das ist mir viel zu perfekt, aber diese neue Ästhetik geht mich nichts an, ich will wieder zu der alten irgendwie so. Ich glaube, das ist eine reine ästhetische Ausbildung und dann fällt der Begriff Fehler halt auch weg, glaube ich. Ja, ist das Kabel so lang? Da bitte doch Worten, stopp. Nee, wir müssen es alles aufzeichnen. Für die Enkel. Also die Schönheit des Fehlers ist doch irgendwie nur die Sehnsucht nach Authentischem. Ne? Das ist ja so, dass man justament Fehler macht, die sind sicherlich nicht beabsichtigt, sind gerade mal so in Produktionsprozessen. Wenn man aufnimmt, also ich kann da auch nur als Musiker sprechen, ich finde, es liegt eine gewisse Gefahr darin, wenn man finanzielles wie auch technisches Unvermögen als Tugend verkauft und im Nachhinein so versucht, das irgendwie schön zu reden, dass es irgendwie jetzt voll geil ist, dass man irgendwie so scheiße klingt. Das sind wir auch wieder beim richtig und falsch machen, wo ich mir sage... Es gibt kein richtig und falsch. Auch wenn mir der Experte sagt, ich muss das so machen, kann ich das trotzdem anders machen. Ja. Aber ich finde, das ist keine Tugend. Also fehlerhaft zu klingen ist ja nun irgendwie... Ja, was ist da falsch und was unperfekt. Ist da. Aber wir leben ja in einer perfekten Welt, so scheinbar. Und just am Ende wird irgendwie immer versucht, das alles so gerade zu bügeln. Und dann ist mal einer, der ist so irgendwie... vielleicht ein bisschen populär oder nicht und macht dann so Fehler und die kann der dann in seiner Position gut verkaufen. Ansonsten ist er ein Arsch, also kann er nicht. Er hat Unvermögen einfach gezeigt, indem er einfach Fehler einbaut, Platten zerkratzt oder irgendwie alte Tonbänder verwendet. Schon klar. Und ist einfach nicht in der Lage, dieses Handwerk zu beherrschen. Also weder tontechnisch noch instrumental. Ich finde, das ist sehr gefährlich, also es ist eine Gratwanderung. Und dass immer diese Schönheit des Fehlers und so weiter und dieses Unvermögen so verkauft wird, da würde ich vorsichtig sein. Also ich habe noch jetzt von euren Beiträgen noch nichts mitbekommen, was jetzt wirklich was mir das komplett erklärt, dass die Schönheit des Fehlers auch wirklich eine Bereicherung ist jetzt für mich. Ja, so. Aber du vergisst einen ganz wichtigen Punkt und zwar, hatten wir im Grunde vorhin schon mal so leicht anklingen lassen, es geht bei einem Experiment nicht darum, ein Ziel vor Augen zu haben, Das fand ich gut, die Linie fand ich schon mal sehr interessant. Sondern es geht darum, deswegen zum Beispiel, ich finde den Begriff experimentelle Musik auch nicht schön, weil sozusagen für mich ist ein Experiment nichts, was ich sozusagen als fertiges Produkt, sage ich jetzt mal, wirklich direkt irgendjemandem vorstellen möchte. Das kann man in so einem Rahmen hier perfekt machen, weil die Leute auch daran interessiert sind, an dem Prozess teilzunehmen. Aber wenn ich auf der Bühne stehe, dann man kann das auch machen. Also ich meine, heutzutage ist schon sehr viel passiert. Wir haben ja schon so ein paar hundert Jahre Zivilisation hinter uns und es gibt einfach schon die Fuge zum Beispiel. Also eine klassische abgeschlossene Struktur, die sehr so oft irgendwie auch vollzogen wurde. Man kann den Prozess auch zu einem eigenen künstlerischen, sozusagen zu einer Performance machen, aber trotzdem ist sozusagen, das eigentliche Experiment findet für mich im Labor statt oder halt sozusagen im Proberaum, im Labor, auf meinem Schreibtisch oder wo auch immer, um halt neue Techniken herauszufinden und naja, ich meine, es gibt natürlich schon eine Richtung, wo man das mit anderen Leuten teilt, die auch daran interessiert sind, Experimente zu teilen und die auch auf dem Weg sind irgendwo hin und das, finde ich, ist total legitim. Sowieso, alles ist legitim. Also die Popkultur hat ja mit Telemann oder mit Bach angefangen. Das ist ja auch klar, der hat ja auch experimentiert und so weiter und auch Fehler gemacht. Bach sowieso. Aber davon mal abgesehen finde ich das interessant mit diesem mit dem Laborversuch und mit dem Fehler. Und bis die Schwelle überschritten ist, sozusagen über den Laborversuch hinaus, damit hinauszugehen und damit in die Öffentlichkeit zu gehen. Und dann im Nachhinein sowas zu verkaufen, ist interessant. Man kann da so Charlatanerie betreiben, aber man kann natürlich auch gucken, ob das so angenommen wird. So, weißt du, also ja, ich rieche da so ein Handwerksding dahinter irgendwie, dass es irgendwie Leute gibt, die sagen, wie man das eben machen muss. Und so, wo ich mir sage, nee, ich finde Dilettantismus richtig professionell aufgeführt eine ganz tolle Sache, wenn jemand was mit voller Überzeugung völlig ohne Wissen tun kann. Irgendwie. Das finde ich, weiß, dass die Experten, gerade ein ausgebildeter Pianist, kriegt natürlich eine Krise, wenn jemand einfach nur die schwarzen und die weißen Tasten untersucht. Das ist, klar, kann ich verstehen, ist grauenhaft vielleicht für jeden Pianisten. Ich finde es sehr spannend. Es gibt sehr, sehr schön. Okay. Also ich finde das wirklich, glaube ich, einen ganz spannenden Ansatz, jetzt da weiterzugehen, weil du von Authentizität gesprochen hast. Und ich glaube, also das Einordnen des Begriffes Fehler ist sowieso sehr, sehr schwierig, weil er immer nur in einem Zusammenhang mit anderen Dingen ja irgendwie als Fehler bewertet werden kann. Das ist sozusagen, man kann ja nicht festmachen und sagen, das ist ein Fehler, das ist ein Fehler, das ist ein Fehler. Das ist ja immer von ganz vielen anderen eben Außenfaktoren abhängig. Ich denke mal, wenn man, was immer man tut, gerade im kreativen Bereich oder überhaupt, ein Fehler, was ich als wirklich einen Fehler bezeichnen würde, auch im menschlichen Handeln, um das mal so dahin zu bringen, ist, wenn man wider besseren Gewissens handelt. Ja, aber das ist ein Problem, um das man selten drumherum kommt, indem man mittendrin steckt, aber gerade im kreativen Schaffen, denke ich, ist das total wichtig, dass das, was ich mache, was ich anfange, dass ich mich dabei eben nicht selbst belüge. Und wenn das Ergebnis, was weiß ich, wie schrecklich klingt, aber ich mir gegenüber sage, das ist aber genau das, da soll es hin, egal was es ist und so, und ich mich sozusagen nicht verbiege gegenüber dem Produkt, dann ist es kein Fehler, dann ist es okay und dann ist alles legitim. Also ich denke, das ist so ein Punkt, der da vielleicht reinspielt. Wo du gerade das Mikrofon hast, vielleicht kommen wir zu deinem Video. Oh ja, schön, da kann ich mir dazu. Genau, aber hier gibt es noch eine Frage, vielleicht kann man überleitend erst nochmal die Frage, genau, oder eine Idee, eine. Weil das hieß ja Schönheit von Fehler und das kennen wir halt auch. Also ich bin Puppenspielerin. Ich habe mir das nie ausgedacht. Nee. Aber das ist ja, also auch Schönheit ist ja so ein unendlicher Begriff. Das könnte ästhetische Schönheit sein, das kann was sein, was einem einfach irgendwie schön vorkommt oder weil es etwas Besonderes bewirkt, ein Fehler. Warum der besonders spannend ist, weil er irgendwo einen woanders hinbringt. Wir hatten, und das fiel mir gerade ein, wir hatten jetzt in der letzten Vorstellung so ein schönes Beispiel. Da gibt es eine Flasche, die ist an so einer Wand dran und die ist in einer bestimmten Szene, wird die von hinten an einem Stock gedreht. Was passiert ist, dass in der Szene davor, durch die Vibration von der Bühne, fängt die Flasche an, sich selber zu drehen, von alleine. Das finde ich als Puppen, also an sich, von der Inszenierung her, Fehler. Die drehte sich an der verkehrten Stelle zu früh, fiel unseren Technikern auf und die haben sich wahnsinnig gefreut, weil halt was anderes passiert ist, was einen anderen Zusammenhang erzeugt hat, den wir nicht vorher berechnen konnten und auch nicht gewollt hätten an sich. Ne? Das konnten halt natürlich nur die Leute wahrnehmen, die halt die Inszenierung als solche nicht kennen, aber es ist ein besonderer Zusammenhang entstanden, den ich auch nicht wieder versuchen würde, künstlich herzustellen. Wir könnten das machen. Ne? Aber für mich ist da halt an dem Moment in gewisser Weise Kunst entstanden, die wir ja nicht bewusst beeinflusst haben, weil ich als Puppenspielerin das natürlich total toll finde, wenn ein Objekt anfängt, alleine mitzuspielen. So, und da ist ein Fehler, der aber einfach eine ganz besondere Schönheit in sich trägt. Ja. Na, für ein paar Auserwählte, die anderen kriegen es eh nicht mit. Na, und manchmal erzeugt sowas dann aber, also okay, dann kann man anfangen drüber nachzudenken, okay, setzen wir das nächste Mal ein, weil das, was dadurch entsteht vorher, worüber wir nie nachgedacht haben, hat für uns eine spezielle Wirkung oder ist irgendein neuer Weg, den wir dadurch gehen können. Und da finde ich, ist so dieses Verhältnis Schönheit, also Schönheit-Fehler jetzt zwar nicht aus dem akustischen Bereich, so, da habe ich halt keine Beispiele gerade, aber wo was anderes entsteht dadurch. Ja. Also ist ja auch eine Strategie in der Improvisation, in allem halt, irgendwie in der Malerei, aber auch im Tanzen, überall. Man wirft einfach irgendwas hin und gibt sich selber eine Aufgabe und wird konfrontiert mit dem Material und fängt dann an, damit zu arbeiten. Vielleicht ist das ein ähnlicher Prozess, den ich musikalisch jetzt auch sehr gern mag, dass ich eben Dinge mache, wo ich selbst überrascht werde davon, was macht denn das plötzlich? Und ich muss darauf reagieren und dann fängt eine Unterhaltung zwischen mir und dem Kunstwerk an, irgendwie. Ich kann es beeinflussen, kriege was vorgegeben und so weiter. Genau. Das ist in der Form eigentlich ähnlich und es hat jetzt nichts unbedingt mit dem Unvermögen zu tun, was Schütte gesagt hat, sondern ich bin da auch schon als Performer ein Perfektionist irgendwie und finde aber die Vorstellung am geilsten, wo halt Dinge passieren, von denen ich nichts wusste. Also du fliegst plötzlich auf die Fresse oder im Publikum wird irgendein blöder Satz gesagt. Das sind so wunderbare Impulse, die mich irgendwie wach halten, also wieder das neu zu erfinden, was man da gerade gemacht hat. Also insofern, das ist für mich auch so eine Schönheit des Fehlers, das ist Schönheit des Moments ja eigentlich auch, ne? Ja. Das meinte ich aber in meinem Einleitungstext auch mit Strategien, damit umzugehen. Also diese Möglichkeiten kreativ zu nutzen und sich nicht zu verschrecken davor und dass es eben kein Fehler ist, sondern einfach eine Strategie, um mit Material zu arbeiten. Aber ich würde langsam, weil wir langsam, glaube ich, wieder auf die Uhr und auf euch gucken müssen, dass ihr noch da bleibt. Zum einen vielleicht ein paar Worte zu deinem Video. Ja, das passt vielleicht auch ganz gut. Also das kann ich vielleicht kurz vorherschicken, bevor das Video kommt. Das Prinzip bei diesem Stück, bei diesem Video dazu, ist eigentlich ein sehr ähnliches. Es passiert da sozusagen in der Improvisation in bestimmten Situationen Chaos, das sich manifestiert in zwei Loops und ich habe versucht, dieses Chaos zu ordnen. Und dann besteht dieser Song eigentlich nur aus zwei Grundloops, die ich mit Hilfe des Computers wiederum zusammengebaut habe, rhythmisiert habe und dann gibt es noch Vocals drüber, bisschen Saxophon, ein Schlag dazu. Und was ich unbedingt sagen möchte, ist, dass das erste Loop, und das ist auch so eine Sache, die mich beim Fehler auch immer beschäftigt, das ist auch ein materielles Nichtvorhandensein von Dingen, die man vielleicht ganz gern hätte, aber in dem Fall ist es so, ich habe meine allererste E-Gitarre irgendwie in den 90er Jahren für 50 Mark gekauft. Da ist irgendwann der Hals abgegangen und ich wollte die aber trotzdem weiter spielen und habe diese Gitarre ohne Hals und ohne Saiten einfach mal angeschlossen und habe diverse Gegenstände auf die Tonabnehmer gelegt und das mit einem Delay und einem Looper kombiniert. Und das, was dabei entstanden ist, ist die Basis für diesen Song. Also im Prinzip, das ist jetzt reine Gitarrenmusik, die jetzt kommt. Okay. Film ab. Ist der Ton an? I can't. da haben wir jetzt schon auf jeden Fall viele Möglichkeiten der Filmbearbeitung mit absichtlichen, unabsichtlichen Fehlern und das, was man vielleicht als Fehler bezeichnet oder nicht gesehen. Genau, Dreck. Apropos Dreck, wollen wir jetzt den digitalen Dreck sehen? Genau, wir müssen jetzt leider jetzt noch die Pause überbrücken, genau. Ja, die Platten einsammeln wieder, genau. Taschenkontrolle, wer hat sich eine Platte eingesteckt? Genau, inzwischen baut ihr hier um. So, jetzt Kurzkontrolle. Hefte raus. Ne, jetzt werden die Platten zusammengesammelt und sind schon wieder da. Genau, dann hören wir die mal an. Gibt es Sensoren für die schönste Platte? Ne, oder? Aber wir können das natürlich mit dem Video als sinästhetische Erfahrung, wie du es vorhin schon benannt hast, machen. Bist du soweit? Achso, ja, vielleicht noch ein paar Worte zu dem Programm. Kannst du das Mikrofon ihm nochmal reichen, bitte? Also, wir sehen jetzt was? Das hier ist, das Programm heißt VVVV. Es ist auch sehr viel einfacher zu finden als Tutorials für Processing beispielsweise. Die Systematik ist relativ einfach. Man kann hier aus einer Liste Knoten auswählen, beispielsweise hier ein Plus, und alles, was man hier oben reinsteckt, wird innerhalb des Knotens verarbeitet und kommt unten wieder raus. Also wenn ich jetzt hier zwei Werte reinstecke, dann kommt in der Echtzeit halt der rechte Wert raus. Das ist das Grundprinzip, was sich durch die komplette Programmierung durchzieht. Es gibt da keine Kompilierung, die da notwendig ist. Also es läuft immer alles zur gesamten Zeit. Das macht die Arbeit damit, das Erkennen von Fehlern und das Korrigieren von Fehlern sehr, sehr effizient. Ja, vielleicht ist ein guter Zeitpunkt. Vorhin die Sache mit der Flasche hat mir auch nochmal einen neuen Aspekt irgendwie gezeigt von Fehlern. Wir reden tatsächlich von vielen verschiedenen Aspekten von Fehlern, die auch nicht unbedingt was Zusammenhängendes haben. Dieser Fehler mit der Flasche ist, wenn man so eine Handlungskaskade sich anguckt, ich habe ein Ziel vor Augen, beispielsweise ich möchte Wasser ins Glas eingießen. Ich habe schon das mentale Bild, wie das auszusehen hat, und ich fange an. In dem Moment, wo ich jetzt daneben gieße, erkenne ich, das entspricht nicht dem Erwartungsbild. Ich identifiziere das als Fehler. Und in der Regel korrigiere ich mein Verhalten. Es gibt aber auch manche Fehler, die das Erwartungsbild in Frage stellen und die dadurch gewissermaßen neue Impulse geben, die gesamte Handlungsmatrix umzustellen, die Zielsetzung nochmal zu verändern. Und ich glaube, an der Stelle ist der Respekt vor dem Fehler und auch in einer gewissen Weise die Schönheit versteckt. Es ist dieser Feedback-Loop, der da immer wieder passiert. Also, was ich gerne zeigen wollte, ist, ich habe jetzt hier diese Kiste, ja? Ein bisschen deutlicher machen vielleicht, schön gelb, so wie Dave es mag. So, diese Kiste ist perfekt, also so eine Kiste wird man in der echten Welt nicht sehen. Also da sind perfekte Kanten. Es gibt da keine Trübung durch Atmosphäre. Also man müsste halt einen perfekten Plastikwürfel im Vakuum haben, um so einen Look in der echten Welt zu sehen. Und es ist auch sehr offensichtlich, was es ist. Beim Visuals machen kommt es oft darauf an, das ein bisschen zu verbergen, was es genau war. Also wir haben da auch so ein Spiel, so ein internes, wir benutzen damit zum AT-Kan und wer das am längsten hinbekommt, das zu verstecken, dass gerade das elementare Teil eine T-Kanne ist, ja, der ist ziemlich gut. So, also ich habe diese Kiste, ich kann ja die, die Größe verändern. Der rotiert durch ein LFO immer im Kreis. So, und wenn ich jetzt dieses Ding durch einen Charakter geben möchte, kann ich aus dem gerenderten Bild noch einen Filter drüber machen. Also beispielsweise sowas. Das wäre jetzt ein gestörtes DVB-T-Signal beispielsweise. Und in dem Moment, also ich jedenfalls empfinde das so, bekommt das einen eigenen Charakter. Also so ein Visual kann man nur in bestimmten Musikrichtungen dazu bringen. Also für klassische Musik würde das nicht passen. Ein anderer Filter. Oh, da ist ein Shader. Also in diesen Knoten ist dann immer Funktionen drin versteckt, die man natürlich auch noch im Detail bearbeiten kann. Also das hier wäre jetzt eine Art Dithering, wie es in Anfang der 90er Jahre üblich war in Computergrafik, weil da war die Palette noch sehr viel begrenzt, da konnte man halt nur 256 Farben auf dem Bildschirm darstellen und musste dann das ausrastern. Oder hier beispielsweise. Da passiert so eine Art Displacement. Jetzt ist an der Stelle schon kaum noch zu erkennen, dass es eigentlich ein Würfel ist. Wenn man das noch stärker will, kann man das halt noch extremer machen, bis man halt gar nicht mehr erkennt, was es eigentlich mal war. Noch Lava. Oder sowas hier. Also man kann halt innerhalb kürzester Zeit durch so eine Nachbearbeitung den Charakter verfremden und einstellen. Also sowas hier könnte man wahrscheinlich auf einer Goa-Party ganz gut bringen. Das ist der Glow. Moment. Halt so eine Art Überbelichtung, also ist so ein Effekt wie, also so ein filmischer Effekt schon fast. Das benutzen wir sogar relativ häufig, weil es halt diese Lichtqualität irgendwie nähert dem, wie wir es als Menschen erwarten, weg von der Computergrafik. Und hier der Klassiker natürlich, man kann einfach noch so ein Rauschen drüber bügeln. Oder man kann natürlich auch die Qualität von dem Ding selbst komplett verändern. Dann hat man jetzt hier nur so eine Art Outline, die man benutzt. Und natürlich kann man das auch alles miteinander kombinieren, wenn man möchte. Kurz überlegen, das könnte ich ja zum Beispiel machen. Zack. Und ich glaube, in einer Art entspricht das sehr viel diesen Effektgeräten, die in der Musik benutzt werden, um eine gewisse Klangqualität zu erreichen, indem man den eigentlichen Klangerzeuger nimmt und verfremdet, bis man den Charakter herausgearbeitet hat, den man haben möchte. Und der Charakter ist halt beispielsweise bei der Gitarre weit weg von der reinen Sinusschwingung, die Saite liefert oder im Idealfall liefern sollte. Natürlich hat die auch schon physikalisch bedingt Ungenauigkeiten. Was ich persönlich noch spannender finde als diese Nachbearbeitung mit digitalen Mitteln, ist meine Szene schon so zu verändern, dass dort schon nicht mehr erkannt wird, dass es zum Beispiel eine Kiste ist. Das könnte ich zum Beispiel hier machen. Komm her. Gut. Translate, also jetzt jetzt habe ich eine Kiste und jetzt möchte ich 10 Kisten erzeugen. Upp, habe ich 10 Kisten und schon passiert so eine Überlagerung, die irgendwie interessant ist, die eine grafische Qualität hat und die auch ja, schwer zu beschreiben. Also ihr seht ja, was es macht. So sehen die Kisten aus beispielsweise, wenn man sie wieder korrekt darstellen würde. Und ich weiß nicht, ob das sichtbar ist, aber es ist kaputt. Es ist nicht so, wie man es erwarten würde. Also die Kisten durchdringen sich auf eine Art und Weise, wie sie es nicht machen würden. Und das wäre beispielsweise ein Fehler, wenn mein Ziel ist, jetzt diese Kisten richtig darzustellen, warum auch immer, dann müsste ich jetzt gucken, woran der Fehler liegt. Und er liegt halt daran, dass ich vergessen habe, den Depth Buffer einzustellen. Also ich als Mensch habe, es ist nicht richtig konfiguriert und ich müsste das jetzt hier umstellen und könnte danach also jetzt stimmt es wieder so, wie es halt erwartet wäre. Als VJ dagegen habe ich ein Interesse, dass es nicht unbedingt so ist. Da geht es mehr darum, dass der Rhythmus der Musik aufgegriffen wird oder die Farbgebung irgendwie dem entspricht oder wie ich das fühle. Oder dass der Rhythmus dieser Elemente. Da habe ich, glaube ich, schon was vorbereitet. Ja, jetzt kommt halt so Animationen beispielsweise noch dazu. Die drehen sich jetzt noch. Also ich kann das sehr viel geschmeidiger noch einstellen, wie das ist. Ja. Ich kann auch beispielsweise sagen, dass es nicht so wie so ein Kontrapunkt miteinander harmonieren soll, sondern irgendwie eine Art Synchronizität dort drin herrscht in dem System. Ich kann auch die Kisten selber irgendwie bearbeiten, also texturieren. Und diese Sachen finde ich persönlich noch reizvoller, das nicht einfach den Charakter am Ende drüber zu bügeln, sondern halt ganz gezielt in dem Möglichkeitsraum der Gestaltung schon viel eher in der Synthese anzusetzen. Und in dem Moment, wo das gemacht wird, insbesondere wenn es live ist, muss das Fehler produzieren, es geht gar nicht anders. Also ich finde das, also VVVV, für die es nie kennen, ist halt eine Software, die rein mit Vektordaten arbeitet oder vor allen Dingen basierend auf Vektordaten. Das heißt, das sind alles Zahlenwerte. Also jetzt wird zum Beispiel sportlich in das Programm einen Film einzubinden, einen wirklichen gedrehten Film dort, also der aus Pixeln besteht im Digitalen. Das sind alles wirklich Koordinaten, die permanent berechnet werden. Und ich finde, das ist ein bisschen auch mein Kritikpunkt immer an den Visuals so, dass für mich halt immer, egal was passiert, immer Computerästhetik ist. Also es ist immer Computer. Das kann man lieben und es ist auch toll und für viele Sachen, finde ich, passt das super. Aber ich finde, der Apparat, den wir jetzt vor uns haben, der macht es schwer möglich, finde ich, ganz unerwartete Bilder zu machen. Also für mich sind die, mich überrascht hier irgendwie gar nichts. Also von meiner Ästhetik her, so irgendwie. Ich weiß nicht, wie es euch so geht halt irgendwie, aber das ist halt das Programm. Die Katharina lacht schon, weil ich das mal kritisiere und weil ich immer sage, ich will nie Würfel rumfliegen sehen, wenn ich irgendwie auf einer Party bin. Aber ja, das ist eine reine ästhetische Vorliebe oder so. Tatsächlich ist es das. Also ich mag das sehr aus so ganz reduzierten Elementen, einfach durch Vervielfältigung, durch Bewegung, dort einen Rhythmus reinzubringen. und das geht mit der Kiste los oder mit der Teekanne und addiert sich dann immer weiter, bis man es halt nicht mehr erkennt, wo es mal hergekommen ist, bis man nur noch erkennt, dass es der Musik irgendwie mit der Musik harmoniert. Ja. Also das kann natürlich alles noch gesynkt werden zum Eingangssignal von einer Musik, dass dann irgendwie die Parameter sich auf den Frequenzbereich der Musik halt noch reagieren. Irgendwie. Natürlich alles mal mit einer gewissen Latenz. Zum Unglück für uns alle Computerleute ist das ja immer noch weiterhin ein Problem, Latenzen bei Computern, dass immer alles ein Stück weit hinterher ist. Also wir haben da auch Mittel und Wege gefunden, wie wir das verhindern können. Also wir haben sehr oft mit so Gamepads beispielsweise einfach den Rhythmus mitgetappt. Okay. Also da ist die Latenz wirklich nur ein Finger. Also in dem Moment wird es halt dieses Ding auch wieder ein Instrument. Okay. Ja, es wird sich langsam unruhig. Wahrscheinlich haben wir jetzt eine ganze Weile hier verbracht mit der Thematik. Fällt in euch oder jetzt an alle noch irgendwie ein spannender Punkt ein zu dem Thema, irgendwie ein Geistesblitz, eine Idee, vielleicht der sogar noch irgendwas mit Dave, mit Dresden, mit dem Festival zu tun hat, das wäre dann der ideale Ausstieg jetzt, dass jemand zufällig in Dresden ist, aus Versehen im Zug ausgestiegen, hier gelandet ist, jetzt beim Festival ist. Nee, gibt es Ideen? Sonst würde ich erstmal auf jeden Fall danken allen Beteiligten, von den Organisatoren des Dave-Festivals, vom Wettbüro und natürlich euch, den Dozenten und euch Zweien, die ihr das mit organisiert habt. Oder vielleicht, du hast das Mikrofon jetzt in der Hand, jetzt musst du was sagen. Genau, also ich würde sagen, wir machen einfach mal kurz eine kleine Pause. So vielleicht von 5 bis 10 Minuten und danach hören wir uns die Platten an. Nee, wir können die Platten... Oder jetzt... Wie man so schön sagt, ihr könnt euch ja locker beim Bier dann weiter zur Thematik unterhalten und austauschen. So. Wolltest du nicht noch ein Video zeigen? Ja, weil das wäre zu viel. Meinst du? Genau, Platten hören und dann vielleicht Raucherpause und dann noch Video. Also macht. Okay. So, also ich würde mich jetzt zurückziehen hier als Alleinunterhalter. Vielen Dank nochmal an euch. Ich würde jetzt mal klatschen. Und jetzt gibt's Platten. Okay, Platten. Also entweder wurde hier sehr wenig gekratzt oder es ist die falsche Seite. Ah ja, ich probiere es einfach mal kurz aus. So. Ich habe die leider nicht markiert, deswegen können wir keinen Preis vergeben. Ja. Oh, sorry. Ja. So ist das. Jetzt kommt noch ein bisschen. Nee, das ist das falsche hier. Ja, klingt ganz gut. Aber vielleicht war das die falsche Seite. Ich guck noch mal kurz. Auch nett, aber es ist, glaube ich, eine Leere. Okay. ein sehr schöner Rhythmus. Wer auch immer den gemacht hat, fand ich gut. Also wenn man jetzt mich zum Beispiel vorstellt, man nimmt das mit dem Computer nochmal auf und kombiniert verschiedene von denen oder so, also da könnte man durchaus schon was draus machen. Ich war mir jetzt bei der anderen Seite unsicher, ob da hier auch was drauf ist. Ich glaube auch. Gucken wir mal kurz nach. Sehr gut. Auch ziemlich gut. Finde ich auch ziemlich schön. Ups. Ja. So, das war die. Ja, die sehen alle gleich aus. Ich leg die mal jetzt dazu. Gut, das hier. Oh ja, hier ist ganz viel geritzt worden. Das sehe ich schon. Da war ein Profi am Werk. So, mal gucken. Es ist auch immer lustig, ich weiß ja nicht, was für Platten das sind, weil die sind vom Sperrmüll und ich habe die direkt überklebt, aber ich glaube. Greatest Jazz Classics. Naja. Auch nett. Hat jemand ziemlich professionell reingeritzt. Was? Schön zu sehen, wie der Bass, also die Bassdrum mehr oder weniger immer so ein bisschen schön versetzt ist. Das schleppt ganz, ganz schön. Schön, oder? So eine Platte? Fast wie so ein Lagerfeuer. Ist großartig. So. Seite B ist clean. Ah, das war deine? Ja, hast du gehört? Gut. Okay, ich tue die mal hier hin, dann können wir es vielleicht nochmal später. So, jetzt kommt hier die letzte. Die. Dave, hier steht drauf, Dave im Wettbüro. Dave im Wettbüro? Hat jemand draufgeritzt? Sind schon weg, das wart ihr? Gut. Na dann, warte mal, ist das jetzt auch die richtige Seite? Oh ja, hier ist auch ganz viel. Da können wir auch, ich lasse das mal mit der Einlaufrille spielen, dann hören wir noch Dave im Wettbüro geritzt. Letzten Töne. Der Straße? Mehr oder weniger. Ah ja. So. Ah, okay. Ich glaube, der Plattenspieler hat den Geist aufgegeben. Wo ist nochmal kurz? Platte, wenn ihr, oder habt ihr die zweite Seite auch bekritzt? Nee, du bist da nicht mehr gut. Guck mal nach. So, ja, hier ist auch noch was, das können wir auch kurz schnell anhören, dann haben wir nämlich die letzte Seite erreicht. Ups. Vielleicht ist es auch nur das Rauschen der Straße. Okay, vielen Dank.